Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast Nummer 2 2022, dem ersten Concast in diesem Jahr. Nein, ihr habt keinen verpasst. Das machen wir immer so mit der Nummerierung. Letztes Jahr sind wir tatsächlich ein bisschen früher noch gestartet mit einem Themen-Podcast zu Zero's Tea Time, aber dieses Jahr kein Januar-Release. Das heißt, der News-Podcast läutet für uns das Jahr ein. Ich bin Lasse und an meiner Seite sind heute Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo alle zusammen. Und Olli. Hallo Olli. Hallo, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und das frohe neue Jahr kann man auch nochmal mit einem kleinen Rückblick einläuten. Teilweise auch schon im Jahresrückblick-Podcast, wenn ihr den noch nicht gehört habt, könnt ihr euch den gerne anhören. Das Jahr 2021, unser Fazit. Dort haben wir auch schon ein bisschen vorgelesen aus euren Detektiv-Con-Favoriten. Dazu haben wir Umfragen im Newsblog gemacht. Aber auch an dieser Stelle seien sie gerne nochmal vorgelesen. Wir haben gefragt, was war für euch die beste Manga-Veröffentlichung 2021? Da haben 66% der Leute gestimmt für Band 99, gewonnen vor der Lone Wolf Edition, die nur 14% hatte. Gefragt nach der besten Anime-Veröffentlichung 2021 wurde gewotet Film 24 im Kino auf Blu-ray und DVD von 54% der Leute vor Detektiv Conan Staffel 1 bis 5, Filme und Specials bei Crunchyroll auf Platz 2 mit 22%. Gefragt nach dem besten Weekly-Fall haben sich die Leser von connews.org entschieden für Kapitel 1070 bis 1072, der Fall um Akemi Miyanos Zeitkapsel mit 43%, durchgesetzt vor Wataru Dates altem Fall mit 20%. Das beste Musikstück 2021 war für die User Opening 53, Zero Kara Hajimete mit 50% der Stimmen. Die besten japanischen Anime-Episoden, Kanon, da haben sich die Leute entschieden für das Remake von Mord bei Mondschein, beziehungsweise Mord mit der Mondscheinsonate, 1000 bis 1001 mit 30%, knapp vor der antike Teller, der nicht versteckt werden kann, mit 27%. Beste japanische Anime-Episode, Filler Einteiler, da haben sich unsere User entschieden für Episode 1026, der Augenzeuge, der nichts sagen kann, mit 31%. Beste japanische Anime-Episode, Filler-Mehrteiler, bildet die letzte Kategorie. Und dort haben sich die User zwischen drei Fällen mehrheitlich entschieden für den Fall des Monorail-Scharfschützen mit 49%. Das waren die Ergebnisse, eure Detektiv-Con-Favoriten von den Usern in Abstimmung gewählt. War da irgendein Ergebnis bei, wo ihr so sagen würdet, kann ich so gar nicht nachvollziehen? Oder sagt ihr, da haben die User schon durchaus richtig abgestimmt? Mich wundert eigentlich nur eine Sache. Und die verwirrt mich regelrecht. Das ist bei den Filler-Einteilern der zweite Platz. Der macht mich ein bisschen fertig. Aber also das ist die Verschwörung des Meideldorfs. Und ich weiß nicht, warum das 13% bekommen hat. Vielleicht ist es der Trollfaktor. Ja, oder vielleicht einfach Verzweiflung ob der Episode, dass man sie dann einfach wählt, weil man nicht anders kann. Ja, aber 13%! Ja, also wie gesagt, das verwirrt mich eigentlich am meisten. Vor allem, weil dann erst gerade noch mehr Folgen von unserem Lieblingsautor dabei. Die restlichen haben es dann nicht geschafft, ne? Es war definitiv das Meideldorf, was alle überzeugt hat von ihm. Bitte mehr davon. Nein, bitte, bitte nicht. Da schließe ich mich an, bitte nicht. Dieses Waldorf verfolgt mich sogar noch in diesem Jahr. Also sollte das. Ich erinnere mich an den Podcast, den Jahresrückblick, glaube ich, wo wir es nochmal besprochen haben und am Anfang des Jahres. Und ja. Ich erinnere mich da an alles. Das ist das Skurrile daran. Weißt, bei allen anderen Folgen fehlt dann immer schon so ein Detail, aber bei der Folge nicht. Und das ist verstörend. Ja. Aber ich muss so rückblickend komplett sagen, also. Generell finde ich, es war letztes Jahr ein schwieriges Jahr, so gerade was so die Filler an sich anging, da irgendwie überhaupt irgendwie ein Highlight so zu finden, wo man sagen könnte, wow, ja, das hat sich von allen irgendwie abgehoben. Also ja, das fand ich sehr schwierig und da hatte ich irgendwie kein klares Urteil. Ja, Also wie gesagt, ich bin zwar mit dem ersten Platz tatsächlich irgendwie auch einverstanden. Ich weiß noch, wo wir das im Podcast besprochen hatten, war ich, glaube ich, auch überzeugter von der Episode. Also vielleicht liegt es aber auch wieder daran, dass es so eine Episode geworden ist, dass das eine derjenigen war, die kürzlich da wahrscheinlich rausgekommen ist vorher. Kann man nur mutmaßen über die Aussagekraft dieses Ergebnisses bezogen auf das ganze Jahr, aber es ist trotzdem immer wieder interessant. Und mit dem Rest deckt es sich tatsächlich auch zum Großteil. Bei den Filler-Mehrteilern bin ich tatsächlich schon fast wieder raus. An den Monowelt-Scharfschützen erinnere ich mich wiederum, aber und weiß gar nicht, aber es sind halt nur drei Mehrteiler gewesen. Also da war ja auch nicht so viel Auswahl gegeben. Von daher passt das schon. Dann kommen wir im Anime in Deutschland-Segment zu einem der Punkte, die die User auf Platz 1 gewählt haben, nämlich der Release von Film 24, die Scharlachrote Kugel. Der ist seit dem 16. September, 16. Dezember, September hätte man sich bei Kazi Scheimer gewünscht, seit dem 16. Dezember 2021 auf Disc erhältlich, noch eine News aus dem Dezember. DVD und Blu-ray-Release endlich erfolgt, mit einer Mini-Verschiebung von 2 Wochen am Ende nochmal. Aber dann am 16. Dezember war es tatsächlich soweit und die Causa Film 24 Release wurde so ein bisschen ad acta gelegt in Deutschland, wobei nicht ganz. Wir haben ja immer noch keinen digitalen Release auf Streaming-Plattformen, denn während es noch bei Anime on Demand so war, dass die Filme da in den letzten Jahren immer zeitgleich oder vielleicht sogar ein bisschen früher zu den Discs rauskamen, ist das bei Crunchyroll jetzt nicht der Fall gewesen. Und es fehlt auch immer noch Film 23 und dementsprechend Film 24 auch noch. Da steht noch aus, wann das irgendwann mal rauskommt. Und wer den Film also jetzt schon ein bisschen früher sehen will, der muss dann zu den DVDs und Blu-rays greifen. Es ist schön, dass das jetzt im Ansatz abgeschlossen ist. Das muss man ja auch sagen. Nach den ganzen Verschiebungen ist man, glaube ich, einfach froh, dass man den Film jetzt bekommen kann. Ja, vor allen Dingen auch, weil ich den Film damals nicht im Kino gesehen habe und andere hatten ihn aber schon gesehen und dann war das immer so, einige haben gesagt, ja, ich weiß jetzt etwas mehr als du und man hat ja immer gehört von ja und weltweiter Release war geplant und dies und das und hier und da, wir haben es ja alles mitbekommen und ja, dass sich das dann doch noch bei mir persönlich bis zum Ende des Jahres hingezogen hat. Ja, bis ich den Film dann geguckt habe, das war irgendwie, glaube ich, kurz vor dem Jahreswechsel oder so. Also war ganz spät, aber ich war dann froh, dass ich ihn dann gesehen habe. Und ich denke, wir werden ihn vielleicht in diesem Jahr dann auch noch zusammen sehen als Audiokommentar, wenn sich da ein gemeinsamer Termin finden wird. Dann kommen wir tatsächlich schon zum Bereich Manga in Deutschland. Dort haben wir einige News zur Fan Edition kombiniert. Noch aus dem Dezember die Fan Edition finales Cover und Inhaltsangabe durften wir bei connews.org exklusiv enthüllen. Neben dem Cover, wie gesagt, die Inhaltsangabe. Vom Mord über Entführung bis zum Banküberfall in mehr als 300 spannenden Fällen haben Con und seine Freunde den Verbrechern mittlerweile das Handwerk gelegt. Doch welche Abenteuer des kleinen Detektivs haben euch ganz besonders in ihren Bann gezogen? Wir haben euch eure Lieblingsfälle wählen lassen und dabei herausgekommen ist dieser Sonderband von Con-Fans für Con-Fans. Natürlich auch in dieser Inhaltsangabe betont, was das Besondere an der Fan Edition ist, die am 8. Februar erscheinen wird. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast pünktlich hört, in 2 Tagen. Das finale Cover, wenn man es mit dem vorläufigen Cover, falls man es noch in Erinnerung hat, vergleicht, ist auch ganz schick. Es ist so ein Kalendermotiv, das heißt, es ist so ein von Gusche auch ja mal gezeichneter Gruppenshot, in dem jeder Charakter ein Sherlock Holmes Outfit trägt, außer Kaito Kid, der darf nie, nichts Besonderes anhaben, der muss immer seine Standardkluft anhaben. Im Vergleich zu dem vorläufigen Cover hat sich jetzt die Farbe der Backsteine geändert. Zudem ist der Con auf dem Cover jetzt etwas größer und das Bild im Hintergrund ist nicht abgeschnitten an der Seite. Wir sehen also das ganze Motiv, das heißt, Genta und Mitsuhiko sind mit drauf und Kaito Kid auch. Ein kleines Problem ist, was man auch auf dem Cover leider noch ziemlich deutlich sieht, ist, dass der Conan, der normalerweise als Teil der Gruppe dasteht, größer gemacht wurde, damit er für das Cover ein bisschen mehr hervorsticht, wodurch leider erstmal wurde dadurch Ayumi verdeckt, was ein bisschen, naja, schade ist. Es ist halt eigentlich schon ein wichtiger Charakter. Was man aber auch sehen kann, ist, dass der Conan aus dem ursprünglichen Motiv nicht ersetzt wurde, sondern dass der größere Conan drüber gelegt wurde. Das heißt, hinter dem großen Conan auf dem finalen Cover kann man noch die Hand und die Schulter vom ursprünglichen Conan, der da ist, erkennen. Wenn man sich mal das anguckt, könnt ihr jetzt machen, liebe Zuschauer, Zuhörer, wenn ihr auf die News geht oder ins Conan-Wiki und euch den Conan anguckt und dann über seine Schultern quasi guckt, dann könnt ihr hinter seinen Schultern seine Schulter nochmal entdecken und halt seine Hand. Und wie gesagt, Ayumi nicht, man sieht nur noch leicht ihren Arm. Ja, man kann nur spekulieren. Es wurde ja verzögert wegen japanischer Freigabeverzögerung. Kann man vielleicht spekulieren, vielleicht wollten die Japaner nicht, dass das Motiv so abgeschnitten ist, sondern dass Motive immer ganz verwendet werden im Hintergrundbild. Vielleicht war das der Grund dafür. Und vielleicht ging das mit dem größeren Conan auch nicht anders. Ich bin mir sicher, den meisten Leuten wird es nicht auffallen. Mir ist es leider schon beim ersten Ansehen aufgefallen, aber ist jetzt natürlich kein ultimativer Beinbruch, aber ein klitzekleines Ge bisschen gewurmt hat es mich schon. Ich muss halt sagen, es ist halt minus Ayumi plus Genta Mitsuhiko und Kaito Kid. Ne? Also wenn man jetzt so eine ganze Bilanz aufstellen würde, dann hat man halt jetzt drei Charaktere anstelle, also plus drei Charaktere minus ein und dann hat man zwei Charaktere mehr, die man sieht. Also mir ist es auch nicht sofort aufgefallen, erst nachdem Lasse das gesagt hatte. Und ich muss sagen, ich finde es jetzt so schöner als so eine reingezoomte Version. Aber das ist wahrscheinlich auch jedem im eigenen Empfinden überlassen. Und dann im Januar hatten wir eine weitere News zur Fan Edition, nämlich die exklusive Enthüllung endlich des tatsächlichen Inhalts der Fan Edition. Das heißt, die Top 5 der beliebtesten Detektiv-Conan-Fälle bei den deutschen Lesern, die bei der Egmont-Manga-Umfrage mitgemacht haben. 27 Kapitel sind es am Ende geworden und die 5 Fälle sind auf Platz 5, Fall 217 aus Band 71 und 72, die Holmes-Offenbarung, auch bekannt als der London-Fall. Auf Platz 4, Fall 1 aus Band 1, die tödliche Perlenkette, der Achterbahnmord. Ja, was soll man sagen, das erste Kapitel, der erste Fall, ist, glaube ich, jedem bekannt. Auf Platz 3, Fall 107 aus Band 36 und 37, eine Stadt als Geisel, der Fall mit Matsuda, was der heute auch im Verlauf des Podcasts nochmal relevant werden wird. Einer der legendärsten Fälle aller Zeiten. Auf Platz 2, Fall Nummer 18 aus Band 7, Mord beim Mondschein. Der Fall, den wir auch gerade eben schon angesprochen haben, der ein Remake bekommen hat für Episode 1000, weil er auch in Japan als so legendär und so bedeutsam gut gilt. Aber tatsächlich, die deutschen Leser, die hatten noch einen anderen Fall, den sie mehr bevorzugt haben insgesamt. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen auf Platz 1 gelandet ist Fall Nummer 12 aus Band 5, die Mumie im Wald. Der erste Fall mit Sonoko Suzuki, mit der schlafenden Sonoko und mit dem Täter, der gewisse Sachen unter seinem Pullover transportiert hat. Sicherlich für viele Leute einer der einprägsamsten Fälle. Trotzdem hätte ich nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet die Mumie im Wald tatsächlich bei der Fallabstimmung für die Fanedition auf Platz 1 landet. Ja, schwierig. Also, ich sag mal so, im Anime ist der Fall ja, also der Fall ist ja generell sehr bekannt und auch wenn ich dann mit Leuten den Conan, ja, Anime sehe und dann kommt die Mumie im Wald, dann weiß ich halt, sage ich halt auch immer, ja, ist einer der bekanntesten Fälle auch und einer der beliebtesten mit und ja, deswegen und hat ja auch Spannung an sich und so und vielleicht auch die Methode hat da, also ich meine, die war ja schon recht einzigartig und deswegen vielleicht hat das irgendwie auch alles da mit reingespielt und es ist ein Fall aus der ganz frühen Anfangszeit, was da noch irgendwie mit reinwirkt. Also ja, auf jeden Fall sehr interessant und ja, vor allen Dingen halt auch, es ist ja glaube ich auch ein im Vergleich jetzt zu den Holmes-Offenbarungen und so ist es ja ein eher kürzerer Fall. Aber vielleicht war auch das ein Grund dafür, dass man das als Nummer 1 gewählt hat. Echt bei der Kürze? Ich weiß gar nicht, ob ich das so empfinden würde, wenn du sagst, die Leute kommen halt aus der Anime-Zeit. Kann natürlich, aber ich glaube, da ist es ja auch. Wie viele Folgen sind das nochmal im Anime? Zwei Folgen im Anime, fünf Kapitel im Manga, also nur ein Kapitel kürzer als Mord beim Mondschein oder eine Stadt als Geisel. Also ich weiß nicht, ob es an der Kürze gelegen haben könnte. Ich dachte halt vielleicht noch, dass es daran gelegen haben könnte, dass auch Rang ja irgendwie ein Ziel der ganzen Geschichte ist. Also dass nicht nur so ein Standard, irgendjemand, mit dem man keine Verbindung hat, wird angegriffen oder wird getötet, sondern halt, dass auch Rang damit Sonoko auch mit der Verbindung zwischen den beiden im Vordergrund steht, könnte da auch noch mit reinspielen, positiv. Ich finde die Mischung super. Also wenn man sich so diese ganzen Fälle anguckt, das ist halt sehr vielfältig. Das mag ich eigentlich sehr. Und das sind halt auch Standardfälle im Sinne von, das ist jetzt nicht nur Story-Weiterführung im eigentlichen Sinne, also jetzt nicht irgendwie nur schwarze Organisation oder sowas. Wir haben tatsächlich jetzt bis auf den ersten Fall gar keine schwarze Organisationsbeteiligung sonst. Das ist eigentlich, finde ich, überraschend und irgendwie auch gut, weil das zeigt nochmal, dass dieser Fälle knacken, dieses Mystery eigentlich im Hintergrund, also im Vordergrund steht, diese Krimi-Aspekte wirklich. Ja, muss man sagen, kein Kaito Kid, keine Organisation im weiteren Sinne, kein Shuichi Akai, kein Amuro, wo man ja das Gefühl haben könnte, inzwischen die Serie dreht sich nur noch um so besondere Charaktere. Und nicht mehr um die guten alten Basics und die guten alten Hauptcharaktere. Aber da ist dieses Voting eine ganz klare Absage dagegen, zumindest was die deutschen Fans angeht, dass da durchaus noch gute alte Fälle, Fallarbeit und eben vielleicht sowas wie Shinichis Rückkehr mit London da doch eher Trumpf sind im Vergleich zu so manch anderem. Ich hätte gedacht, dass, also was mein Fall ist, wo ich gedacht habe, der kommt irgendwo vor, der war auch nicht mal in den Top 25, ist Rache verjährt nicht. Aus Band 23, der Fall da mit Heiji und Kogoro und Kon auf dem Kreuzfahrtschiff, wo Heiji dann auch irgendwann über Bord geht, mit dem Meisterplaner Saizo Kano, dass der Fall komplett unberücksichtigt geblieben ist, sowohl in der Top 6 bis 25 auch als in den Top 5, das überrascht mich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, ich finde das eine geniale Mischung, die sich die deutschen Fans da zusammengevotet haben, da würde ich absolut zustimmen. Mord bei Mondschein anstatt als Geisel hätte ich mit gerechnet. Mumie im Wald, tödliche Perlenkette, Holmes-Offenbarung hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, aber total cool, dass die Fälle drin sind. Die Holmes-Offenbarung vielleicht so ist jetzt nicht das, also. Ich war einer derjenigen, der gedacht hätte, es kommt kein Fall außerhalb der RTL 2-Ära rein. Und da, dementsprechend bin ich schon froh, dass die deutschen Fans da dieses Vorurteil nicht bestätigt haben, sondern dass da auch ein Fall, der weit, weit, weit, weit nach der RTL 2-Ära spielt, seinen Weg in diesen Band gefunden hat. Also ich bin vor allem von dieser fehlenden Beteiligung quasi der schwarzen Organisation begeistert. Also ich hätte irgendwie schon gedacht, dass dann so ein Fall wie aus Band 24, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz oder sowas, also irgendwie sowas dann da trotzdem mit reinfindet. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass das nicht der Fall ist, weil man diese Fälle immer wieder sieht und die ja doch sehr präsent sind in allen, also gerade wenn man so auf Con guckt und dann so diese typischen Aussagen hat, ja, hier schwarze Organisation und so weiter, dann fallen diese Fälle immer relativ schnell und eigentlich kennt die jeder und die sind sehr präsent. Aber dennoch ist es nicht in den Top 5 und es ist nicht in diesem Band drin. Und ich finde das eigentlich sogar sehr positiv. Also mich enttäuscht das nicht. Ich finde das gut. Ein schwarzer Organisationsfall ist nur ganz knapp vor gescheitert. Auf Platz 6 gelandet ist der Mystery Train, was aber auch nicht einer der klassischen Organisationsfälle ist, sondern einer der neueren. Und auf Platz 8 direkte Konfrontation: zwei Mysterien einer Vollmondnacht, der jetzt in der ProSiebenMax-Ära erstmals in Deutschland ausgestrahlt wurde. Da ist man tatsächlich auch ein bisschen diverser unterwegs gewesen, was ich auch durchaus als positiv finde. Für mich, also. Die Organisationsfälle, viele davon sind auch toll, aber es wären jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblinge. Da würde ich auch, ich wäre dann auch eher, ich finde sowas wie Mord bei Mondschein, eine Stadt als Geisel, für die Serie wichtiger als irgendwie der Pisco-Fall zum Beispiel. Obwohl das auch ein sehr guter Fall ist und der macht einiges mit der Haupthandlung. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem glaube ich, dass Mord bei Mondschein, eine Stadt als Geisel, also insgesamt für die Serie auch nicht wegzudenken sind und vielleicht auch sogar noch einen größeren Stellenwert haben. Das sieht nicht jeder so, aber scheinbar von denjenigen, die gewotet haben, einige. Und dementsprechend sieht der Sonderband so aus, wie er aussieht. Und ja, Also wie gesagt, falls man es noch nicht rausgehört hat, sage ich es jetzt nochmal direkt. Ich bin sehr zufrieden mit der Fallauswahl. Mir ist auch gerade noch mal was eingefallen. Ich finde, ich habe Con auch früher als Kind schon über die Brutalität der Szenen definiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Fall heißt mit den Ärzten da auf der Winterhütte, wo Die Mediziner unter ja, sich, meinst du? genau, die Mediziner unter sich, genau. Das ist ja so ein Fall, da weiß ich, dass ich den definitiv gesehen habe und dass der mich auch, also dass ich mich da auch noch an die Szenen erinnern kann und ich weiß, wie heftig ich den fand. Und viele verbinden das ja mit Con oder haben diese Erinnerungen an Detektiv Con. Und da finde ich, deswegen ist die Mumie im Wald so ein bisschen so ein Zeichen genau dafür. Also das ist halt nur ein super brutaler Fall. Und der ist auch bestimmt für Kinder verstörend, aber genau. Diese Generation, die Detektiv Conn früher geguckt hat bei RTL 2, die ist halt von sowas geprägt worden und das vergisst man dann nicht. Dann haben wir eine weitere News aus dem Januar. Egmont Manga haben nämlich ihre Top 10 bestverkauftesten Manga-Serien, meisterverkauftesten Manga-Serien 2021 in einem Twitter-Video, wie manche andere Verlage auch, veröffentlicht. Und da ist für manche vielleicht überraschend, für viele aber auch nicht, Detektiv Conan natürlich mit dabei. Auf Platz, Trommelwirbel, 2 tatsächlich, nur Chainsaw Man, eine der gehyptesten Serien bei Egmont Manga aktuell, hat sich noch besser verkauft als Detective Conan. Aber so Serien wie Given, Bungo Stray Dogs, Noragami, Horimiya, Quintessential Quintuplets, Kaguya-sama, Sailor Moon Eternal Edition und Urataro Death Seeker hat Detective Conan hinter sich lassen können. Wir hatten ja letztes Jahr mal so eine Egmont Bestenliste, wo sie nur so reine Bände, Neuerscheinungen gezeigt hatten. Da waren die Detective Conan Bände 97, 98 eher so auf den hinteren Plätzen mit dabei und Sonderbände gar nicht. Da fanden wir damals so ein bisschen, warum sind die Sonderbände nicht dabei und wirklich nur so weit hinten? Naja, ein bisschen so okayes Ranking, aber hätten wir mehr gedacht. Und das ist jetzt hier aber schon eher so ein Ranking, mit dem ich gerechnet hätte angesichts der Popularität und der Langlebigkeit von Detektiv Conan. Da sieht man vielleicht auch, dass die neueren Bände, die Neuerscheinungen zwar auch hier einen guten Teil ausmachen, sich verkaufen, aber auch gerade dann wahrscheinlich die älteren Backlog-Bände sich auch immer noch sehr gut verkaufen. Wir haben ja auch regelmäßige Neudruck-News von Egmont Manga, wo immer ein paar Con-Bände dabei sind, manchmal nur so zwei, drei, manchmal auch gleich fünf bis sechs. Das heißt, Detektiv Conan immer noch ein Topseller bei Egmont Manga und dieses Jahr kommt ja Band 100. Da trommelt Egmont Manga ja auch ordentlich für und das heißt, vielleicht dieses Jahr kommt Detektiv Conan vielleicht sogar auf Platz 1, je nachdem, wie gut es dann abgeht. Und wir haben ja dieses Jahr auch noch Yaiba von Gosho Aoyama, was Egmont Manga nach Deutschland bringen wird. Ob es das in die Top 10 schafft, da müssen wir jetzt erstmal das Jahr für abwarten und ordentlich dafür natürlich auch werben und kaufen. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr Detektiv Con weiterhin treu bleibt und die Veröffentlichung immer kauft. Aber jedenfalls so vom reinen Ergebnis her finde ich toll. Hat mich gefreut, als ich das gesehen habe. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also ich persönlich finde auch, ja, aus eigener Erfahrung halt, dass bei das Conan ein, ja, ich sag mal, ganz besonderer Manga ist, weil man sich dafür wirklich Zeit nehmen muss zum Lesen. Das liest du nicht mal eben in einer halben Stunde durch, sondern du musst halt wirklich viel lesen, weil Conan lebt von dem Dialog und das ist, wie gesagt, nicht mal eben so abgehandelt wie so. Als Beispiel Naruto, wo viele Seiten einfach nur Kampf sind und du guckst und guckst und zack und dann hast du die Hälfte durch. Also du musst hier wirklich lesen und auch aufmerksam lesen und ich erwische mich auch oft selber dabei, wie ich mal dann zurückblätter und denke, hey, nee, Moment, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wie ist das? Wie hat er das jetzt gemacht? Und was hat der vor 5 Seiten nochmal gesagt? Und hier und da und das ist halt eben, ja, da finde ich, hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass man einige Stunden mit dem Band verbringt und dann finde ich das sehr schön quasi, dass man eben sagt, ja, mit dem Band habe ich auch richtig viel Zeit verbracht. Und ich finde, gerade daran kann man auch anschließen, umso besser ist es oder umso begeisternswerter ist es, dass es dann halt auch so viele gibt, die sich da auch die Zeit und die Mühe machen. Gerade so in der heutigen Zeit, wo alles immer schneller geworden ist und man immer schneller Unterhaltung, also schnelllebigere Unterhaltung bekommt, kann natürlich solche, können solche Sachen ja auch abschreckend wirken. Und dann sind solche Action-Mangas für viele vielleicht auch einfach leichte, seichte Unterhaltung, wo sie sich nicht so reindenken müssen. Und dann zu sehen, dass Detektiv Conan trotzdem so geschätzt wird und so viel gekauft wird, das ist einfach schön. Und da kann man dann auch einfach nur hoffen, dass Detektiv Conan weiter Unterstützung von Egmont Manga erhält und weiter beworben wird. Und das ist einfach schön zu wissen. Gut, dann kommen wir zu den Kapiteln im Detective Conan Weekly. Wir hatten einen neuen Fall in Japan, Fall 312, Kapitel 1085 bis 1087 veröffentlicht, am 19. Januar, 26. Januar und 2. Februar. Das erste Kapitel dieses Falls ist auch im Detective Conan Weekly bei Egmont Manga regulär erschienen, dementsprechend am 24. Dementsprechend am 24. Januar, genau. Und dann sollte jetzt auch das zweite Kapitel erscheinen am 31. Januar. Das ist aber tatsächlich nicht passiert, mal wieder. Egmont Manga hat tatsächlich noch am selben Tag Stellung dazu bezogen. Liebe Conan-Fans, leider müssen wir die Woche mit einem schlechten Nachrichten beginnen. Das aktuelle Kapitel von Detective Conan Weekly verschiebt sich wegen Verzögerungen in unserem leider sehr knapp bemessenen Ablauf auf die kommende Woche. Vielen Dank für euer Verständnis. Was ja heißt, es verschiebt sich auf den 7. Februar. Am 7. Februar wäre aber eigentlich das Detective Conan Weekly zu Kapitel 1087 auch planmäßig dran. Dazu sagt Egmont Manga, ob und wie sich die Verzögerung auf das Folgekapitel auswirken wird, teilen wir euch sobald wie möglich mit. Stand jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist noch nichts weiter dazu mitgeteilt worden. Muss man also mal schauen, wie das jetzt morgen ist, wenn ihr das jetzt anhört, oder vielleicht gab es in der Zwischenzeit schon irgendwelche anderen Statements. Naja, ein bisschen schade, aber immerhin gut, dass man schnell kommuniziert hat. Und eine Sache, die in diesem Zug von Egmont auf Twitter so beiläufig erklärt wurde, worüber ich mich auch schon gewundert hatte, ist, man kann irgendwann ältere Detective Conan Weeklies nicht mehr kaufen. Wenn man sie gekauft hat auf seiner jeweiligen Plattform, dann kann man sie weiterhin abrufen. Aber wenn man nachträglich jetzt zum Beispiel das erste Detective Conan Weekly kaufen wollen würde, dann geht das nicht. Und jetzt hat Egmont Manga tatsächlich auf Twitter mal gesagt, warum das eigentlich so ist. Beziehungsweise sie wurden nicht mal direkt gefragt, sondern haben es wegen einer anderen Frage mit erklärt. Da wir vertraglich dazu verpflichtet sind, die Einzelkapitel aus dem Verkauf zu nehmen, sobald der zugehörige Band erschienen ist, ändert sich der Stand der Weekly-Kapitel regelmäßig. Derzeit sind die Einzelkapitel ab Kapitel 1059 aufwärts verfügbar. Das ist interessant, das erwähnen sie so beiläufig, haben sie öffentlich aber eigentlich nie erklärt vorher. Aber jetzt haben wir es zumindest da mal offiziell begründet. Sobald der entsprechende Band erschienen ist, muss Egmont Manga scheinbar vertraglich die Einzelkapitel aus dem Weekly aus dem Verkauf nehmen. Gut, dass wir das jetzt immerhin mal wissen, offiziell. Ja, das macht bestimmt vertragstechnisch irgendwo Sinn, finde ich aber im Nachhinein ein bisschen schade, dass damit quasi so ein Stück Con-Geschichte dann auch irgendwann einfach weg ist im Nachhinein. Das heißt, wer es damals nicht gekauft hat, der kann es nachträglich auch nicht sich angucken, also auch die Weeklies in ihrer ursprünglichen Form. Das heißt aber auch, dass dass solche Sachen wie, dass wir im Con-Wiki die Impressen der Weeklies dokumentieren und die ISBN-Nummern und alles, dass das nochmal wertvoller geworden ist, weil diese Dinge halt irgendwann sonst verschwinden. Und man nicht ewig darauf hoffen kann, dass jemand alle Kapitel halt irgendwo bei sich rumliegen hat, weil er die mal gekauft hat. Ja, aber ich fand es ganz lustig, dass dieses kleine Rätsel, warum die aus dem Shop irgendwann verschwinden, so beiläufig aufgeklärt wurde im Detective Conan Weekly, hat ja auch mal was für sich. Da merkt man, wie gut Kommunikation ist und wie wichtig. Also offene Kommunikation, sofern es das ermöglicht wird, also zulässt. Aber das ist doch ganz gut. Da hat man mal einen Einblick in die ganzen grundlegenden Hintergründe, die da so normalerweise, die man normalerweise nicht mitbekommt als Fan, gekriegt. Da dementsprechend die letzten beiden Kapitel des Falls noch nicht draußen sind in Deutschland und sobald vielleicht auch noch nicht unbedingt kommen werden, wissen wir noch nicht, werde ich nur erstmal das erste Kapitel hier anreißen, von dem Fallkapitel 1085. Es spielt in Tokio, wo Rankon und Kogoro bei einem Restaurant sind, wo sie zu Mittag essen wollen, aber Kogoro hat sich im Tag geirrt, sein Gutschein gilt nicht mehr und das Restaurant ist heute reserviert geschlossene Gesellschaft für eine Maskenheiratsparty. Geknickt ziehen die drei wieder ab, wobei Kogoro versehentlich seinen Schlüssel fallen lässt, unbemerkt, das wird später noch wichtig. Innen drin im Restaurant ist aber tatsächlich auch ein Charakter, den wir kennen, nämlich Jugo Yokomizo, der alte Stinkstiefelkommissar aus Kanagawa, den wir ja zuletzt gesehen hatten im Einführungsfall von Chihaya Hagiwara, der da bei der Party ist, weil seine Eltern nerven ihn dauernd wegen Hochzeit, er ist ja schon 35, wie sieht es eigentlich mit Heiraten aus und sein Bruder Sango Yokomizo ist da scheinbar auch ein bisschen nervig und stellt ihm dauernd irgendwelche Kolleginnen vor, die man vielleicht heiraten könnte. Deswegen ist er da hingegangen, um die mal alle irgendwie, dass die mal ruhig sind, dass er zu irgendeiner Verkupplungs-Matchmaking-Masken-Heiratsparty hingeht. Bereut es aber doch sehr, fand es einen Fehler, trotzdem hinzukommen, aber denkt sich, ach, naja, egal. Ich bin ja hier in Tokio, das heißt, es erkennt mich hier eh keiner und ich gehe einfach nach Hause und nichts ist passiert. Doch, leider, Chihaya Hagiwara ist auch bei der Maskenheiratsparty und erkennt ihn natürlich sofort. Wobei sie selbst das Licht und die Aufmerksamkeit ganz vieler Männer auf sich zieht, weil sie so eine Schönheit ist. Sie ist mit ihrer Freundin da, Shinobu, die wir auch aus dem ersten Chihaya-Fall noch kennen. Und hat aber eigentlich so kein richtiges Interesse an der Hochzeitsparty selber, ist nur eben dafür, weil ihre Freundin sich nicht allein getraut hat. Und Chihaya ist eher interessiert am Essen, was für Frauen gratis ist. Männer müssen hingegen 10.000 Yen bezahlen, weil es eben deutlich mehr Männer gibt, die an so einer Party Interesse haben als Frauen. Es kommt, wie es kommen muss. Nämlich man wählt sich so seine Leute aus, mit denen man irgendwie sich näher kommt. Jugo ist eigentlich gar nicht interessiert, schreibt nur irgendwelche zufälligen Nummern auf und trifft im Verlauf des Abends auf verschiedene Gäste mit verschiedenen Nummern und eine Frau, die sich ein bisschen auffällig verhält und es kommt, wie es kommen muss. Jugo wird dann mit den drei anderen Männern ausgewählt, für die eine Frau die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, in die engere Auswahl zum Einzelgespräch gebeten, in ein in ein Nebenzimmer des Restaurants, wo dann eben die drei anderen Männer kommen vor ihm dran. Jugo ist der Letzte, der dran kommt und aber im Raum selbst findet er ein schockierendes Bild und während draußen Konnen, Kogoro und Ran zurückkommen, um die Schüssel zu suchen, dringt aus dem Restaurant heraus ein Schrei, denn die gute Frau, mit der Jugo eigentlich verabredet war oder die ihn ausgewählt hat, ist ermordet worden. Sie wurde erschossen. Die Pistole liegt in einer Plastiktüte gehüllt auf dem Tisch. Konnen schirmt natürlich herein, jetzt darf er rein, wo es eine Mordermittlung gibt, da wird er, braucht er keine Einladung, da ist die Gesellschaft auch nicht mehr so geschlossen. Und findet dann da drin den maskierten Jugo, den Konnen nicht sofort erkennt. Aber Jugo erkennt natürlich Konnen und fragt, was er hier macht. Und das ist dann der Auftakt für einen weiteren Drei-Kapitel-Fall. Wie gesagt, 86 ganz normal die Ermittlungen, 87 die Auflösung. In Japan schon draußen, in Deutschland noch nicht. Und nächsten Monat werden wir dann mal schauen, wie sich der Fall so entwickelt hat und was wir dann so für abschließende Meinungen zu diesem neuen Jugo-Shihaya-Fall haben. Ja, ganz kurz nur so als Auftakt. Mir persönlich gefällt sehr gut, dass Chihaya gleich wieder auftritt, zusammen mit ihrer Kollegin, weil wir ja noch so nach ihrem Einführungsfall überlegt hatten, ob sie mal wieder vorkommt und wann überhaupt. Und dass das dann jetzt doch so recht schnell geht, finde ich sehr schön. Was sagt denn der große Fan? Hat er sich schon bei dir gemeldet, Lasse, dass er dabei sein möchte, wenn wir dann den Fall besprechen? Der große Zampano von Chihaya hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Ich nehme an, er meditiert noch und steigt dann irgendwann aus dem Berg empor und verkündet sein Fazit irgendwann. Aber ich fand den Fall tatsächlich auch sehr witzig, irgendwie so in der Grundanlage. Also hat mir schon Spaß gemacht, das erste Kapitel durchzulesen. Ich bin gespannt, was dann da noch kommt. Jetzt im Podcast kommen wir erstmal zur spoilerfreien Zone. Da haben wir ein paar News, zum Beispiel noch aus dem Dezember eine News zu den Universal Studios Japan, ein Freizeitpark, eben wie gesagt von Universal Studios in Japan, wo es auch bisher und auch nächstes Jahr wieder Detektiv Conan Attraktionen geben wird. Vier an der Zahl, ein Real Escape Game, eine Achterbahn, eine Mystery Challenge, quasi so ein Krimi-Dinner-mäßiges mit Darstellern, die verkleidet sind wie Personen aus der Serie. Und schließlich gibt es auch noch ein Mystery-Restaurant. Das nennen sie Universal Cool Japan. Da arbeiten sie mit ganz vielen anderen Franchises auch zusammen, neben Detective Conan. In der Vergangenheit auch zum Beispiel Attack on Titan mal oder Hunter Hunter oder die Spieleserie Monster Hunter. Und auch dieses Jahr, vom 4. März bis zum 28. August, wird es in dem Freizeitpark in Osaka wieder eben diese vier genannten Detective Conan Events geben, wenn Corona es denn zulässt für die japanischen Besucher. Diese Kooperation scheint also für beide Seiten durchaus fruchtbar und erfolgreich zu sein und dementsprechend wird sie auch dieses Jahr fortgesetzt. Eigentlich wollte ich gar nichts sagen, aber dann habe ich mir das Bild noch mal genauer angeguckt. Ist das in dem Cocktailglas eine Conan-Fliege? In dem einen? Ja, Das tatsächlich. ist voll witzig. Okay. Ja. Eieiei. Ja, und vielleicht noch mal selber zu der News. Also ich finde diese Sache mit den Escape-Game, ich würde das alles gerne selber auch in Deutschland haben. Und ich bin da sehr neidisch, dass die sowas haben. Und ja, aber cool. Ich hoffe, dass sie selber da die Chance haben werden, als Fans teilzunehmen, trotz Corona. Und dass das positive Resonanz kriegt, weil so könnte man ja vielleicht mal hoffen, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass man dann irgendwie was davon rüberschwappt. Rüberschwappen wird auch Film 25, der am Japan am 15. April 2022 in die Kinos kommt. The Bride of Halloween. In Deutschland haben wir noch keine News dazu, wie es aussieht mit vielleicht Kino? Fragezeichen. Jetzt ist es aber so, dass zumindest aus unserem Nachbarland bestätigt wurde inzwischen, dass Film 25 da auch in die Kinos kommt. Der Publisher Eurozoom hat das inzwischen bestätigt. Bei Film 24 war es noch so, dass der Film am 26. Mai 2021 nach Frankreich kam. Diesmal sind sie sogar noch schneller. Am 11. Mai 2022 wird der Film in Frankreich in den Kinos laufen. Film 25. Ja, seit es diese News gab, auch noch eine News aus dem Dezember, haben wir für Deutschland bisher noch nichts gehört. Aber wir können uns erstmal können wir uns ja für die französischen Fans freuen, dass es da inzwischen auch so weit ist, dass man so nah am japanischen Start nicht mal einen Monat danach den Film heimischen Kinos auch zu sehen bekommt. Ja, finde ich sehr gut, dass Frankreich da gut mit dabei ist. Wenn ich reisemobil wäre und Französisch könnte, könnte man überlegen, da mal eben rüber zu düsen, aber das ist bei mir nicht der Fall. Von daher, ja, bleibt abzuwarten, wie es bei uns sein wird, wann der Film denn zu uns kommt. Aber mal schauen, was die Franzosen da so machen. Wenn es da was zu berichten gibt, kriegen wir das ja auf jeden Fall mit. Und ansonsten werden wir wie immer geduldig warten. Der Film kommt aber in französischer Sprache und nicht mit Untertiteln, also original mit Untertiteln, richtig? Oder ist dazu noch nichts bekannt zur Also französischen? der Teaser-Trailer war nur mit französischen Untertiteln. Okay. Ich weiß leider noch nicht, Ja, wahrscheinlich ist dazu noch wie nichts genau das bekannt. ist. Okay. Nee, das wäre halt interessant, weil ich meine, dann könnte man das tatsächlich überlegen, weil mein Französisch ist auch nicht gut genug, um so einen Film komplett zu verstehen. Aber mit Untertiteln? Französischen Untertitel wäre vielleicht was anderes. Aber ja. Oder wenn man entsprechende Japanischkenntnisse hätte. Ja. Ist bei mir nicht vorhanden. Schade. Dann kommen wir zur nächsten News. Es gibt nämlich ein neues Opening, das Opening Nummer 55 von Bees, einer der erfolgreichsten Bands der Welt und die erfolgreichste japanische Band tatsächlich. Die macht mal wieder neues Detective Conan Opening. Gestartet ist es mit Episode 1033 am 8. Januar. Die erste Folge dieses Jahr heißt Sleepless. und hat leider mal wieder kein richtiges Video bekommen, aktuell zumindest noch. Stand Episode 1036. Da ist es bisher mal wieder nur so ein Best-of-Opening, wo alte Clips aus alten Openings und Endings recycelt bzw. wiederverwertet oder halt Best-of-mäßig nochmal neu verwendet wurden. In der Vergangenheit war es ja ab und zu mal so, dass das noch Platzhalter war und dann später ein richtiges Animations-Opening folgte. Das ist bei dem hier jetzt bisher noch nicht der Fall, also weiß man noch nicht, ob das noch kommt oder ob es jetzt mal wieder wie, ich glaube, das war Girigiri Chop, was auch von Beast damals ein Lied war und aus alten Szenen bestand, in Anführungszeichen. Ob das jetzt so bleibt, keine Ahnung. Den Song fand ich leider auch so ein bisschen, ja, naja, also so ein bisschen austauschbarer Beast-Song irgendwie. Das ist jetzt bestimmt nicht einer ihrer Classics, einer der zukünftigen Classics, wo man sieht und denkt, boah, Sleepless, das war mal echt ein Beast-Song, an den man sich erinnert, sondern eher so ein durchschnittlicher Beast-Song, was natürlich, also ein durchschnittlicher Beast-Song ist natürlich immer noch sehr gut, aber ja, dafür, dass Beast jetzt seit Ende 2016 fast nicht mehr im Anime zu hören waren, die Rückkehr nach so langer Zeit, dafür war es jetzt eher so, naja, ganz okay. Ja, also der Song hat mir soweit gefallen, halt so wie man Beast halt kennt. Ja, von daher finde ich den nach mehrmaligem Hören dann auch oh, recht okay. Also mag ich. Und naja, was halt mit dem Video ist, da haben wir halt gehört, da gibt es nichts Eigenes zu und das finde ich halt immer sehr schade. Und ja, ich fand es auch persönlich so ein bisschen, ja, ich sag mal so, unübersichtlich das Video so nachzuvollziehen in dem Sinne, weil wir haben ja auch noch diese Häuserwand sozusagen und das Video läuft irgendwie so mit dahinter, so im Hintergrund ab. Also ich fand es da irgendwie persönlich schwer, das Video irgendwie klar zu sehen oder so, weil ich so fand, dass irgendwie dann die Häuser da mit irgendwie gewirkt haben. Also war jetzt nicht so wie so ein normales Opening, sage ich mal, wo du wirklich nur das Video hast, wo dann Conan da lang fährt und irgendwelchen Männern mit seinen Power-Kick-Boots einen mitgibt oder so. Es wirkte halt alles irgendwie so, als wenn das vorne waren so die Häuser und dann dahinter kam so das Video. Das wirkte irgendwie so auf mich so nicht so einprägend. Interessant, dass du sagst, dass das dahinter kam. Ich hatte eigentlich gedacht, es sollte so darstellen, als wären die Videos auf das Ganze drauf projiziert. Aber egal wie, es hat auf jeden Fall nicht die Wirkung gehabt, die es haben sollte. Es war halt super wir. Und zur Musik muss ich sagen, das ist halt überhaupt nicht meins. Also ich habe es mir angehört, aber eigentlich hätte ich so nach den ersten 20 Sekunden auch schon gerne geskippt, ganz, wenn ich ehrlich bin. Ist nicht mein Musikgeschmack und dazu dann halt auch noch diese nicht vorhandene grafische Untermalung quasi. Es war jetzt nicht so ein guter Start, was die Openings anging 2022. Eine Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, ist, Beast hat ja in der Filmreihe seit Film 10 so den quasi Jubiläumsfilmstatus. Sie waren bei Film 10 das Ending, sie waren bei Film 15 das Ending, Don't Wanna Lie, und sie waren bei Film 20 das Ending, Sekai wa Anata no Iru ni Naru, was dann auch ja beides Openings wurden für den regulären Anime. Ist die Frage, bleibt das bei Film 25 auch so? Kommen sie zu Film 25 auch nochmal wieder? Und ist die Frage, ist Sleepless der Film 25 Song? Das kann ich mir eigentlich sehr, sehr schwer vorstellen, dass der jetzt dann schon laufen würde. Oder vielleicht kommen sie nochmal mit einem separaten Song. Das ist echt komisch, ja. Ja, ist eigentlich eine nette Tradition gewesen mit Beast. Also ich weiß nicht, ob man das Tradition nennen kann, wenn es bei 10, 15 und 20 so war. Bei 5 nicht, sie waren bei Film 6, bei Film 5 war es Maikuraki. Das müssen wir auch noch mal schauen. Ich würde mir auf jeden Fall noch einen cooleren Beast-Song, wenn für 25, wenn die dann sagen, das machen wir auch noch, dann würde ich sagen, ja, cool. Und dann mal schauen. Aber ja, cool wäre es auf jeden Fall. Und ich meine, wie gesagt, also auch ein mittelmäßiger Beast-Song ist für mich immer noch ein guter Song, nur halt, Beast ist jetzt auch schon seit Ewigkeiten dabei, haben irgendwie 21 Alben gemacht und so. Da klingt natürlich nicht mehr alles frisch, aber vielleicht hauen sie für Film 25 ja nochmal was Neues, Gutes raus. Da im Januar auch angekündigt wurde eine Ausstellung zu den Kinofilmen von DetektivCon The Movie Ausstellung Ginmaku no Memoir, Erinnerung an den Silver Screen, an gute alte Kinotage. Es soll eine Ausstellung geben vom 30. April bis zum 12. Juni, also kurz nach und passend zum Filmstart von Film 25, wo es Ausstellungsstücke zu allen Filmen geben soll, Fotomöglichkeiten für Besucher, interaktive Interaktionen, Attraktionen und wahrscheinlich auch einen Merchandise-Shop, wie immer, wo irgendwas Exklusives angeboten wird, damit man Fans hinlockt. Stattfinden wird das Ganze in Nihonbashi in Tokio. Und dazu wurde auch ein eigener Twitter-Account und eine Webseite eingerichtet. Das heißt, wenn ihr das ein bisschen näher verfolgen wollt und vielleicht irgendwie hofft, dass da irgendwo man auch Bilder oder so erhaschen kann, dann könnt ihr in unserer News auf die entsprechenden Links klicken und da die Sache verfolgen. Aktuell sind die Infos noch ein bisschen spärlich, weil es ja erst am 30.04. kommt. Aber ich bin mir sicher, das wird in Japan wieder einige Fans freuen. Für uns in Deutschland natürlich immer so ein bisschen die Art von News, wo wir uns so denken, ach ja, das wäre ja mal schön, sowas zu sehen. Und man kann ja auch leider nicht reisen, also von daher, Aber ja, Con macht ja inzwischen sehr viel, Con Cafés und eben halt Freizeitparks und ganz viel zur Bewerbung von den Kinofilmen und so eine Ausstellung zum 25. Film passend. Was ja auch ein ziemlicher Meilenstein ist, 25, erscheint mir da fast ein bisschen überfällig. Wurde auch so ein bisschen langsamer Zeit, dass mal so eine Ausstellung kommt, weil solche Ausstellungen sind im Anime- und Manga-Bereich jetzt auch nicht unüblich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, boah, Con, das ist groundbreaking. Nee, das ist es nicht. Ausstellungen gibt es schon mal öfters. Und dazu zu einer populären Kinofilmreihe, dass das jetzt endlich mal kommt, toll. Wahrscheinlich auch mit Corona alles wieder ein bisschen schwierig, auch innerhalb von Japan. Aber ich bin mir sicher, für die Fans, die es dann in den Genuss kommen, das zu erleben, wird es bestimmt ein tolles Erlebnis werden. Ich hätte mal eine Frage, Lasse, an dich, ob du denkst oder was du denkst, wäre so eine Sache, die zu uns rüberschwappen könnte, von den ganzen Attraktionen, die wir haben, von Cafés über diese Escape Games, über Krimi-Dinner und solche Museumsausstellungen. Meinst du von den, also rein von der Lizenz, das ist ja immer, glaube ich, ein ziemlicher Aufwand, dann zu sagen, hey, wir wollen das von euch da drüben haben und wie können wir das hier installieren und so weiter. Was glaubst du, ist denn am wahrscheinlichsten, was mal zu uns rüberkommen könnte? Puh, also am ehesten glaube ich noch. Also es gibt ja immer mal auf sowas wie der Animagic und wahrscheinlich auch auf der Dokumi gibt es ja solche Maid-Cafés manchmal. Vielleicht, wenn Egmont sich irgendwie ganz doll bemühen könnte, könnte man das vielleicht rüberbringen. Aber so ein Real Escape Game, schwierig. So eine Ausstellung, ja. Da müsste auch irgendwie im Rahmen von so einer Convention sein. Und da müsste Egmont Manga wahrscheinlich wirklich viel Fläche mieten. Oder halt auch Kasee. In dem Fall. Schwierig, ne? Da bin ich mir echt unsicher. Was meinst du, Olli? Ja, sehe ich, glaube ich, ähnlich oder so. Weil, also, wenn man jetzt so ganz allgemein guckt, glaube ich, generell sind jetzt so Escape Games nicht so das, was häufig vielleicht verkauft wird. Und so Ausstellungen, finde ich, sind da ja noch mal spezieller, weil das wird keine normale Kunstausstellung sein, wo jeder hingehen könnte, sondern das ist ja dann wirklich nur Conan bezogen. Und ich glaube, da werden die nicht genug Gewinn halt mitmachen. Und wenn sie dann so ein Café machen, denke ich mal, das wäre noch mit das Erste, auch was Lasse sagte, im Kombination mit so einer Convention, weil da haben sie die Sicherheit, hey, das sind Anime- und Manga-Fans und die werden da auf jeden Fall hingehen. Und ja, wenn sie jetzt so ein Conan-Café rein normal in der Fußgängerzone öffnen würden, glaube ich nicht, dass da die breite Masse hingehen würde. Ja, das müsste schon wirklich auf so einer Convention sein, wie eben der Animagic. Ja, also wir brauchen wieder mehr Conventions oder wir brauchen die Option, dahin zu fliegen. So. Das muss bald wieder möglich sein, sonst wird man ja nur traurig bei den ganzen tollen News, die man da immer kriegt. Und zu guter Letzt kommen wir nochmal auf Film 25 zu sprechen, der jetzt vor kurzem in der letzten Woche, wenn ihr das am Punkt hier am Sonntag hört, in der Shōnen Sunday Nummer 10 2022 vom 2. Februar wurde das offizielle Kinoplakat zu Film 25 enthüllt. Wir hatten ja wie immer schon das Gosho Aoyama Poster, aber jetzt auch das endgültige finale Kinoplakat, was dann so auch auf den japanischen DVDs und dementsprechend so zu uns nach Deutschland kommen wird, sobald der Film hier auf Disc oder vielleicht auch im Kino erscheint. Es ist ein typisches Detektiv-Con Plakat, könnte man in vielerlei Hinsicht sagen. Wir sehen die 8 Hauptcharaktere: Kon, Takagi, Sato, Amuro, Matsuda, Date, Hiromitsu Murofushi und Kenji Hagiwara. Dazu Ran und Yuya Kasami zusammen mit den Detective Boys, die in Halloween-Kostümen sind, denn die Handlung spielt ja ungefähr zu dem Zeitraum. Dazu noch ein Hubschrauber vor einem Mond, Kon auf seinem Skateboard und ganz unten eine Explosion. Am meisten herausstechend ist vermutlich der sehr zentral dargestellte Amuro, der sich an die Brust greift und ein Bombenhalsband um den Hals trägt. Neben natürlich Tagi und Sato im Hochzeitsoutfit. Ansonsten der Oberteil recht stimmungsvoll mit so Shibuya bei Nacht und Neonstadt bei Nacht, Vollmond, ein Hubschrauber. Da wirkt die Explosion unten am Rand mit ihren hellen Farben fast irgendwie so ein bisschen unpassend dazu, aber musste scheinbar aufs Poster. Ich weiß jetzt nicht, das Poster von Film 24 fand ich ein bisschen schlechter, weil der Con hatte da eine sehr komische Pose auf dem Film 24 Poster, wenn wir uns daran erinnern, irgendwie so halb in der Kickbewegung oder so mit den Händen, und hier, wenn er zumindest das Skateboard so hat, dann ist seine Pose immerhin so ein bisschen verständlicher, also zumindest ein kleines bisschen besser als das Film 24 Plakat, finde ich es. Und ansonsten ja halt ein typisches Con-Plakat der letzten 10 Jahre. Ja, also mir gefällt diese Farbwechselei nicht so. Du hast es angesprochen, dass die Atmosphäre oben, dieses Neonlicht, diese pink-blaue Kombination quasi, eigentlich relativ stimmungsvoll und eigentlich passend ist. Und dann kommt da unten dieser Explosionsteil und dann sind irgendwie gefühlt reingeschnitten die Detective Boys mit Ei. Ich muss gestehen, mich hat das Filmplakat jetzt nicht überzeugt. Ich habe aber gerade noch mal das Alter angeguckt. Das ist ja normal mittlerweile, dass die so überfüllt sind an Charakteren. Dennoch finde ich, man hätte da irgendwie sich entscheiden können, wie man das Ganze von dem Farbschema aufzieht. Und ich meine, diese Neonfarben Pink, Blau ist ja eigentlich sehr dominant, offensichtlich. Dann verstehe ich nicht, warum da diese Feuerfarben mit dazu müssen. Das hat mich eigentlich überfordert auf eine gewisse Art und Weise, weil dann zu viel war an unterschiedlichen Farben. Das mag ich persönlich nicht so. Sie haben ja sogar das Logo in diesem Blau und Pink gemacht und auch der Schriftzug oben, weil das ja auch im Film relevant ist, weil, das hat man schon in den Trailern gesehen, die Bomben dadurch explodieren, dass man irgendwelche zwei Chemikalien vermischt und die eine ist blau, die andere ist pink. Und das ist scheinbar den Machern irgendwie so wichtig, dass sie sogar das Logo darauf abgestimmt haben. Und ja, dieser Streifen mit dem Feuerrot von der Explosion, das ist halt wirklich... Das wiederum hat dann Film 24 als Plakat deutlich besser gemacht, weil da waren sie farblich sehr, sehr einheitlich. Also da gab es nur eine dominante Farbe, das war Rot. Und dabei ist es dann auch geblieben, passend zur Familie Akai. Ja, wenn man einfach den Streifen hinterkommen, wenn man das so ein bisschen, wenn man das anders gelöst hätte, dann fände ich es viel schöner. Gut, dann kommen wir zu den Anime-Episoden in Japan. Da haben wir einiges zu besprechen aus dem Dezember und dem Januar. Als erstes kommt Episode 1029 bzw. Wild Police Story Episode 1. Wild Police Story Case Jinpei Matsuda. Und über diese Episode 1029 wird uns jetzt Olli etwas erzählen. Ja, es ist eigentlich ein Spin-off, wie wir ja schon gehört haben. Aber wir haben ja auch darüber berichtet, jetzt wurde Wild Police Story in den regulären Anime mit eingebaut. Und deswegen geht es im Prinzip auch mit Conan los. welcher auf dem Weg zur Schule ist und dann eben entsprechend sich erinnert, weil gerade Frühling ist, sagt er halt quasi, dass sich im Frühling auch eine andere Geschichte ereignet hat. Und dann schwenkt die Szene erst um auf die damalige Polizeischule, wo die 5 Polizeioffiziere halt gerade ja, ihr Semester beginnen, ihr Dienst beginnen, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Das sind eben die, die wir eben schon im Podcast gehört haben. Rei Furuya, Jinpei Matsuda, Hiromitsu, Morofushi, Wataru Date und Kenji Hagiwara. Die, ja, wollen sozusagen damit beginnen. Aber die Episode beginnt noch nicht direkt mit den 5 Leuten, sondern erstmal nur mit 2. Und zwar sehen wir direkt, wie sich Rei und Jinpei vor der Akademie prügeln und ja, gehen da halt sehr handgreiflich miteinander um. Und ja, das dann haben die da so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten mit, ja, was denn so die Einstellung von den einen betrifft und der eine mag das an dem nicht und so weiter. Und dann prügeln sie die sich da halt dann so. Und dann sehen wir noch eine andere Szene. Und zwar ist das ja eine Vergangenheitsszene. Da sitzt ein Junge in einem Schrank und kann so durch einen Spalt nach draußen blicken und sieht halt, wie dann seine Eltern dort von jemandem ermordet werden mit einem Messer. Und dann, ja, begeht der Täter, ja, bemerkt den Jungen im Schrank und geht auf den zu. Und dann wacht plötzlich, so viele Namen, wen habe ich jetzt hier gerade? Hiromitsu wacht dann auf, denn das war sein Traum und wir erfahren halt später, dass er selber dieser kleine Junge war und halt mit ansehen musste, wie seine Eltern damals getötet wurden. Und ja, so geht es dann entsprechend weiter. Es ist da mitten in der Nacht und dann meldet sich Amuro bzw. Rei dann bei ihm und er kommt gerade von der Schlägerei zurück und dann sagt er, ja, hast du mal ein paar Pflaster? Und ja, dann kümmern die sich da sozusagen so ein bisschen umeinander. Und dann geht es direkt am nächsten Morgen weiter, wo dann eben die ganzen Kadetten antreten und dann entsprechend da, ja, Haltung einnehmen. Und dann ist der entsprechende Lehrer oder Ausbilder, sage ich mal, da und guckt sich dann natürlich auch die beiden an, die sich da geprügelt haben und sagen, warum seht ihr eigentlich so lediert aus? Und dann ergreift der einer dann Partei und sagt, ja, das war ganz komisch in meinem Zimmer da und die haben mir da geholfen, so ein Vieh zu fangen und sind da gegeneinander geknallt und sowas. Und ja, so hat sich das dann entsprechend aufgelöst. Dann beginnen sie sozusagen ihr Lauftraining und währenddessen erzählt dann der Lehrer einem anderen Lehrer, was denn so die 5 Jungen an Begabungen haben, da kriegen wir dann das eben alles mit und dann eben die Charaktere nochmal so ein bisschen vorgestellt. Und dann erleben wir noch so ein bisschen Schulalltag, sage ich mal, eine Unterrichtsstunde, wo gefragt wird, was macht einen guten Polizisten aus? Und wenn das dann vorbei war, geht's in die Kantine und wir erleben dann so ein bisschen, was da halt so abgeht und ja, wer irgendwie welche Gründe hat und dann dass einer halt die Polizei irgendwie nicht besonders mag und warum denn wer Inspektor werden will und so weiter und so fort. Ja, dann kriegen wir eben noch mit, wie eben Rei und Hiromitsu in dem Computerraum halt sind und dann geht Rei schon mal vor und Hiromitsu sucht dann im Internet nochmal was über den Mordfall seiner Eltern und ist da ganz hasserfüllt und ja, dann begeben sich alle zum Schießtraining, wo halt dann auf so Attrappen geschossen wird und dann kommen halt einige, sind dann halt entsprechend begabter und ja, dann geht es da im Prinzip noch so ein bisschen mit weiter und dann kommt eigentlich so gegen Ende in der spannendste Teil, wo dann so ein ja, Arbeiter, so Dachdecker kommt und will sich dann das Dach ansehen und der Lehrer geht dann mit ihm aufs Dach rauf. Und dann gibt's aber da oben irgendwie so einen Unfall und die fallen da beide irgendwie, oder der Dachdecker fällt dann runter und der Lehrer springt ihm dann irgendwie hinterher, weil er ihn retten will und verfängt sich dann aber mit seinem Hals in dieser Rettungsschlinge und dann hängen die beiden da so mitten im Raum und ja, der Lehrer droht sozusagen sich selbst zu erhängen und das kriegen die Polizeischüler da unten halt alle mit und vorrangig unsere fünf Bekannten und da geht es dann jetzt im Prinzip darum, ob sie ihren Lehrer von da runterholen können, ob er überleben wird und wie sie das Ganze dann eben entsprechend als Team meistern, weil sie ja am Anfang ja so ein bisschen zerstritten gewirkt haben und wie das Ganze dann so ausgeht, das verrate ich an dieser Stelle dann nicht, sondern lasse das mal ganz offen und ja, empfehle euch dann mal selber in die erste Episode der Wild Police Story reinzuschauen und ja, ich würde sagen, wir besprechen nochmal so ein bisschen, wie wir diesen ersten Teil des Spin-Offs so fanden, ob er uns gefallen hat und würde ich sagen, da steigen wir dann direkt mal mit ein. Ja, Wild Police Story. Also wenn wir jetzt mal ganz abseits von diesen Diskussionen, Spin-Off-mäßig soll das jetzt irgendwie separate Serie, blablabla, diesen ganzen mal außen vor gelassen, mal so inhaltlich gesprochen. Ich finde Wild Police Story er hat ein großes Opfer in dem Sinne, nämlich Matsuda, was hier gleich in der ersten Episode natürlich sehr relevant ist. Matsuda ist ja ein Standalone-Charakter gewesen, über den wir nicht viel wussten und der sehr populär war. Und viele Leute haben Aoyama ja immer dazu gedrängt, dass er mehr von Matsuda zeigen soll, Matsuda mehr einbauen soll. Er hatte jahrelang Nein gesagt und scheinbar jetzt mit 24 beginnt, dass da damit Bourbon eingebaut wurden, damit diese ganzen Polizeifreundesgruppe jetzt auch mit anderen Charakteren verknüpft wurde, haben man sich scheinbar jetzt inzwischen dann dazu entschieden, ihn mehr zu zeigen. Und ich finde, hier in Wild Police Story, wie gesagt, ich bezeichne ihn als Opfer, also sollte es schon klar sein, wie ich das finde. Ich finde, Matsuda verliert sehr viel von dem, was ihn ausgemacht hat, dadurch, dass man ihn so viel mehr zeigt und dass man ihn auch von anderen Seiten zeigt. Natürlich ist es grundsätzlich wahrscheinlich natürlich erstmal gut, wenn man Charakter mehr beleuchtet und vielschichtiger macht, aber Matsuda war ja nicht so ein richtiger Charakter, wie jetzt zum Beispiel Akai oder so. Auch wenn sie grundsätzlich ähnliche Rollen ausgeführt haben eine Zeit lang, nämlich sehr kompetente, verschlossene, exzentrische Ermittler. So. Und Akai ist dann immer mehr aufgetaucht und war halt immer präsent relativ und ihn dann mehr auszuschminken hat Sinn gemacht. Matsuda hingegen wurde quasi aus dem Grab rausgezerrt und weil er so beliebt war und gesagt, wir müssen mehr mit ihm machen, wir wollen mehr mit ihm machen. Wir verknüpfen ihn mit diesen ganzen anderen Charakteren, außer Hagiwara, der in seinem Intro schon für ihn mit ihm verknüpft war, aber die anderen drei und zeigen viel mehr von ihm. Und ich finde, dass der Matsuda, den wir hier sehen, eher abträglich ist dem Matsuda, wie er in Eine Stadt als Geisel präsentiert ist, weil er hier, die Darstellung von ihm hier finde ich nicht gut. Ich finde sie hier, dass er als teilweise etwas kindischer, etwas tumber Typ, der natürlich auch seine Stärken hat, mit dem Auseinandernehmen und so und seine Begabung hat. Aber hier so seine Darstellung da eben mit seinem Ziel in der Polizei, was er so will und so insgesamt eher abträglich für Matsuda als Charakter. Und das finde ich schon, das war schon eine bittere Pille zu schlucken so insgesamt. Und das war es schon im Manga und jetzt ist hier im Anime zu sehen, hat es für mich ehrlich gesagt nicht besser gemacht. Und aus dem Sinne her fand ich es leider nicht so gut. Die grundsätzliche Story, dass man das hier irgendwie so hat mit den Polizeiakademie-Leuten und dann ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte für Scotch und dass das eben mit diesem Zusammenbauen auseinandernehmen und dass sie damit am Ende dann mit Teamwork ihren Ausbilder da irgendwie retten können, das ist schon so eine ganz nette Geschichte. Ich fände es aber nach wie vor besser, wenn diese ganze Wild Police Story Geschichte, wenn das nur mit auf Amuro, Date und Scotch, Hiromitsu Murofushi, beschränkt geblieben wäre. Weil es ist ja letztendlich ein Vehikel für Amuro insgesamt so. Und dass alles sich um ihn dreht, als Einziger, der davon noch lebt. So, und Date war von Anfang an mit Amuro verknüpft in seinem Introfall. Scotch war von Anfang an, ist quasi nur durch Amuro eingeführt worden, durch Amuros Präsenz auch. Und dann Date und Scotch so zu verknüpfen, finde ich keinen großen Sprung. Und das hätte mir als White Police Story durchaus gereicht, dass man sich auf die drei Charaktere konzentriert, dass das die Freundesgruppe ist. Dass man aber unbedingt noch den populären Matsu damit reinbringen musste und dann auch noch irgendwie Hagiwara und die Freundesgruppe auf 5 erhöht, das stößt mir auch noch immer sauer auf. Und an sich die Handlung ist so ganz nett. Und mit anderen Charakteren hätte das vielleicht noch besser funktioniert, aber ich finde, mit Matsuda funktioniert es für mich nicht in einer Weise, die Matsuda bereichert, sondern die ihm eher abträglich ist. Das kann natürlich nur mein persönliches Empfinden sein, weil Matsuda eben für mich eine sehr spezielle Rolle und einen sehr speziellen Status in der Serie hatte. Das verliert er jetzt. Und ich bin dann eher bei den gedanklich da, dass ich das alles sehr schade finde, wie hier im Nachhinein mit Matsuda umgegangen wird. Also erstmal ganz zur Episode einfach nur meine Meinung. Ich habe das geguckt, ich habe mir da jetzt nicht so viele Gedanken tatsächlich drüber gemacht, weil ich auch diese ganze Entwicklung wahrscheinlich nicht so genau verfolgt habe wie du, Lasse. So von dem Unterhaltungsfaktor der Anime-Episode bin ich echt dankbar gewesen, weil immer zwischen diesen ganzen Filler-Käse, der da kommt, stellenweise, ist es halt super angenehm, mal wieder so eine Folge zu sehen, die einfach irgendwie passt, wo die Story gut ist, wo man Spaß hat, das zu gucken und so weiter. Bezogen auf die Einbindung von Matsuda, auf das, was du gesagt hast, Lasse, irgendwie verstehe ich das, weil es nicht natürlich gewachsen ist, sondern weil es irgendwie erzwungen wirkt vielleicht. Und ich mag ja Amuro auch selber gar nicht so gerne, dass ich es jetzt so doll finde, wenn da sich alle Charaktere plötzlich um ihn drehen. Das finde ich ein bisschen viel, wenn plötzlich Amuro mehr zum Dreh- und Angelpunkt der Sendung wird als Con. Das sollte nicht sein, auch wenn es vielleicht unrealistisch ist, mit wem der Hauptcharakter alles was zu tun hat. Aber es ist trotzdem besser für die Story, als wenn sich dann so Nebenhauptcharaktere entwickeln, die plötzlich die ganze Serie dominieren. Das passiert ja schon mit Shuichi Akai stellenweise. Das braucht man eigentlich nicht noch an so vielen anderen Stellen, finde ich. Und da sehe ich tatsächlich dann auch vielleicht die Kritik. Aber die Kritik ist natürlich übergreifend. Die ist auf das gesamte Projekt Detektiv Conan bezogen quasi. Und dahingehend verstehe ich das. Man muss mal gucken. Ich meine, was wäre jetzt... Für dich ist jetzt einfach der Charakter, glaube ich, kaputt von Matsuda, oder? Also so die ist. Also zumindest ist er... Ich finde ihn zumindest jetzt ein... Dadurch, dass ich mehr über ihn weiß, finde ich ihn uninteressanter. Und ich finde ihn... wie er hier dargestellt wird. Ich fand den kompetenten, verschwiegenen, exzentrischen Matsuda besser als den etwas kindischen, blöden Matsuda, der sich halt prügelt und den Polizeichef schlagen will. Ja, das verstehe ich. Ich finde, es hat so Kaito-Allüren, muss ich gestehen. So dieses Kindische. Ich hatte vorhin überlegt, es sieht auch sehr wie Kaito aus, muss man sagen. Sowohl in Takahiro Arais Zeichnung als auch in den neueren Zeichnungen von Aoyama. Es sieht Matsuda schon sehr aus wie Kaito. Das bräuchte ich halt nicht. Also dafür finde ich den Charakter von Matsuda auch zu anders, als dass es unbedingt sein müsste, dass man da jetzt so einen Kaito-Kid-Ersatz hat, quasi. Er wirkt aber auch so ein bisschen, ne, mit diesem Zusammenbauen so und da rumbasteln. Und allgemein, es ist irgendwie schon so ein bisschen ein Einschlag von Kaito-mäßig. Ja, fand ich schon. Das finde ich halt, also dafür kann man wahrscheinlich nichts, wenn man sowas schreibt, weil man ja Charaktere im Kopf hat und ich weiß nicht, wie viel Persönlichkeit man sich wirklich ausdenken kann. So breit kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht fächern, wenn man Sachen nicht kennt. Aber du hast natürlich recht, es ist halt angenehm, andere Charaktere als immer fünfmal dieselben da drin zu haben. Und das war natürlich mit der alten Matsuda-Figur gegeben. Es war halt einfach anders dadurch. Verstehe ich deine Kritik. Ja, nachvollziehen kann ich das auch, vor allen Dingen auch, weil man ja Matsuda, den erwachsenen Matsuda aus der einen Conan-Episode oder den zusammenhängenden Conan-Episoden so kennt, dass er halt, ja, der coole Verschwiegene ist, der alles, oder was heißt alles, der halt sein Fach perfekt halt beherrscht und der war halt da, dann hat sich das kurz um ihn halt gedreht, aber dann war es halt auch abgeschlossen und jetzt sieht man halt so, ja, also den Grundgedanken hat, was Lasse gerade erläutert hat, so, dass Aoyama da quasi eingeknickt ist, weil die Fans gesagt haben, oh ja, wir finden den voll cool, mach mal mehr was mit. Ja, kann man auf der einen Seite so denken, gut, die Fans wollen das mehr sehen, also mache ich da mehr draus, aber Lasse hat auf der anderen Seite natürlich auch recht, wenn man dann mehr mit dem Charakter macht und mehr damit zeigt, dann verändert sich das Bild natürlich von dem, was man hat. Und ja, jetzt ist er halt in seinen jungen Jahren dargestellt und da ist er halt so ganz anders als so, wie wir ihn halt aus Conan kennen. Vielleicht kann man es sich noch damit halt erklären, dass er noch jung ist und sich dann im Laufe der Serie zu diesem verschwiegenen, coolen Typen, den wir aus Conan kennen, dann so heranreift und wächst. Ja, aber ansonsten, ja, ist das halt so immer was Zweischneidiges, sag ich mal so. Man kann Matsuda neu beleben mit der Serie, aber man hätte ihn auch, wie Lasse sagt, einfach nur so lassen können, wie er war, weil er ja nun wirklich nicht die besondere Rolle in Conan hatte, wie jetzt das beispielsweise Date und Hiromitsu hatten, wegen Amuro, weil die ja eine direkte Verbindung zu ihm haben. So, Hagiwara und Matsuda waren halt zwei Kumpel, die waren da zusammen im Bombenentschärfungsteam und damit war deren Geschichte eigentlich abgeschlossen. Und ja, vielleicht hätte man es noch irgendwie so lösen können, wenn man die unbedingt die fünf Freunde da haben will, dass man vielleicht nur spezielle Episoden, um in Lasses Thema zu bleiben, gemacht hätte zu Amuro, Date und dem Dritten, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Mofushi. Genau. Und dass man dann halt die anderen beiden zwar in der Gruppe halt hat, dass die da halt da sind, aber dass man denen keine eigene Episode schenkt, sondern dass das einfach nur so Begleitcharaktere sind und dann später geht dann jeder so seiner Wege. Also hätte man vielleicht machen können. Also ich persönlich spreche jetzt aus der Sicht, dass ich mit dem Anime überhaupt den ersten Berührungspunkt mit dieser White Police Story Geschichte habe. Von daher kenne ich den Manga nicht, weiß nicht, wie sich das da entwickelt, wie es da dargestellt wird. Ja. Und ja, ansonsten fand ich es aber auch jetzt wieder rein auf die Episode zurückzuführen, wie Wiebke. Ich fand das sehr erfrischend, das zu sehen. Es war eine gute Story, schön abgeschlossen und ja, war spannend und es war toll, so ein bisschen dieses Alltagsgeschehen so an der Uni oder Polizeischule zu sehen, wie die das da so gemacht haben. Und ja, ich fand es dann auch spannend bis zum Schluss, ob man jetzt da am Ende dann, wie gesagt, unbedingt diesen Unfall herbeiführen musste, dass der da in der lebensbedrohlichen Situation hängt. Weiß ich nicht, das hat mir jetzt so von der Handlung her nicht ganz so gefallen, dass das dann so in die Schiene gegangen ist. Aber gut, das ist die Frage, was man hätte groß anders machen können, so. Ansonsten, ja, fand ich das, war das sehr schön und ich freue mich auch, die anderen Episoden dann entsprechend zu sehen. Und ja, um nochmal mit der Kritik zu enden, die wir ja eigentlich schon bekannt kennen. Ich bin unglücklich auch weiterhin damit, dass es jetzt halt als reguläre, normale Anime-Episode in Conan geführt wird, obwohl White Police Story was ganz Eigenes ist. Und ich muss sagen, diese Einblicke oder Auftritte ist ein gutes Wort, diese Auftritte von Conan, die er halt hatte, am Anfang, wo er halt gezeigt wurde und dann gab es diese andere Geschichte im Frühling und wenn er dann so zwischendurch erzählt, das hier ist die Polizeischule, da gehen die jungen Leute hin, weil sie was lernen wollen, so, dass das alles von Konnen gemacht wurde, da bin ich persönlich kein Freund von, weil ich finde nach wie vor White Police Story und Conan sind zwei getrennte Dinge. Und Conan da jetzt so reinzubringen als Teil, ja, es ist der Hauptanime oder es gehört zum Anime, deswegen muss Conan da halt kurz mit rumrennen, das finde ich persönlich nicht so schön. Also. Da haben sie es in den Magic Kaito Specials noch besser gelöst. Da kommt ja auch Conan am Anfang. Man hat so eine Handpuppe irgendwie und sagt so, ah, und heute wieder eine Geschichte von irgendwie diesem arroganten Dieb irgendwie. Das fand ich dann fast noch sympathisch, dass es so was wie aus einer alten Serie so einen Intro-Erzähler hat mäßig. Und das haben sie sich dann ja auch komplett gespart bei Magic Kaito 1412 und ich habe es nicht vermisst, dass man dann Conan nicht so krampfartig in die Episode reingebaut hat, sondern immer am Anfang. Also das, da gebe ich dir recht, dass wie das hier gelöst wurde, so quasi, ach, das hat mir auch nicht so gefallen. Gut, dann kommen wir zu den nächsten Episoden. Die sind nicht mehr ganz so wild und nicht mehr ganz so Police, aber immer noch viel Story. Episode 1030 bis 1031, ein leeres Jahr. Und über dieses leere Jahr erzählt uns jetzt Wiebke etwas. Ja, wir fangen also mit Fillern an. Und vielleicht habt ihr schon vorhin gehört, ich bin nicht ganz überzeugt von den Fillern, aber dazu dann später mehr. Bei diesem Filler handelt es sich ja um einen Zweiteiler und das Ganze spielt in Konero City. Und dort trifft Kogoro auf die Hauptperson quasi dieses Zweiteilers, und zwar auf Ritsu Esaka. Und dieser wird auf die Straße geschubst. Und der droht halt da überfahren zu werden, was dann aber nicht passiert. Und dadurch kommt es halt zu dem Kontakt mit Kogoro. Und Kogoro erfährt, dass Ritsu nicht weiß, wer er ist. Beziehungsweise er hat eine Art Amnesie. Er weiß nicht, was er in dem gesamten letzten Jahr gemacht hat. So beginnt dieser Fall. Und anschließend fangen Kogoro an, zusammen mit Con Nachforschung anzustellen. Sie versuchen herauszufinden, wo sich Ritsu in dem Jahr aufgehalten hat. Und dabei schlussendlich finden sie über Umwege dann heraus, dass er von jemandem gefunden worden ist, zu dem Zeitpunkt, wo er vergessen hat, wer er ist. Und zwar, jetzt muss ich den Namen nämlich auch raussuchen, immer diese ganzen Namen, von dem Herrn Takutsu Kinbara. Und den suchen sie dann auf und da trifft dann Ritsu auf die ganzen Menschen, mit denen er im letzten Jahr was zu tun hatte. Da zwar dann unter dem Namen Taro, aber mit denen hat er sich angefreundet und die haben ihm geholfen. Am Ende der ersten Episode Ritsu dann mit seinen ganzen Freunden und Bekanntschaften aus dem letzten Jahr zusammen was essen. Dabei kommt es dazu, dass ein Blitz stattfindet sozusagen und er konfrontiert wird mit einem Hund, wodurch ein paar Erinnerungen aus dem vergangenen Jahr getriggert werden. Und an der Stelle muss man dazu sagen, dass neben der Hauptstory, also dem Finden der alten Erinnerung, auch noch ein anderer Fall erwähnt wird in den Nachrichten. Und zwar ist eine Leiche gefunden worden in den Bergen und derjenige ist innerhalb des letzten Jahres verstorben. Und natürlich besteht da ein Zusammenhang. Und schlussendlich endet die erste Episode damit einem Cliffhanger, der dann in der zweiten aufgelöst ist, nämlich dass unser Ritsu getötet worden ist, beziehungsweise es sieht erst nach einem Selbstmord aus, er wurde vergiftet. Das klärt sich dann aber relativ schnell, dass es kein Selbstmord ist. Und wer dann derjenige ist, der ihn umgebracht hat, das würde ich an der Stelle offen lassen und würde dann einfach direkt in die Bewertung rübergehen und einfach mal in die Runde fragen, was ihr von der Folge gehalten habt. Ja, ich fand es alles in allem, sage ich mal, sehr verwirrend und es war auch so ein bisschen fast wie, als wenn es wieder zwei getrennte Episoden irgendwie waren, weil es so wirkte am Ende der ersten Episode, dass es alles aufgeklärt war. Er hat dann sein altes Leben wieder gehabt und Ja, irgendwie war das alles nicht so wirklich, dass sie dem dann nachgegangen sind und dann hatte man irgendwie, ja, es war alles so, in dem Sinne war ich halt immer irgendwie verwirrt, weil das eine ist irgendwie, er hat keine Erinnerungen dann an das letzte Jahr, dann lernen wir da quasi die Sachen kennen, dann erfahren wir aber, was vor dem Jahr irgendwie dann passiert ist und quasi so dieses, er erlebt dieses vor dem Jahr, dann passiert irgendwie was, er vergisst das Jahr und dann setzt die Geschichte dahinter wieder ein und dann versucht man das Jahr zu ermitteln, aber das, was davor ist, erstmal nicht und dann später aber geht man darauf ein und also ich fand, das war alles irgendwie sehr verwirrend, wie das so dann dargestellt wurde und so, also ja, ich konnte dem Ganzen nicht so wirklich folgen und dementsprechend hat sich bei mir auch nicht so die Episode in der Erinnerung behalten. Ja, wie das Ganze dann so am Ende aufgelöst wurde und wer da was gemacht hat und so, das ja, war dann teilweise schon etwas logischer und auch ein bisschen interessant und so, aber ja, so. Ist natürlich schwierig, jetzt in das Jahr einzusteigen, direkt mit einer Filler-Episode. Man hat gleich eine Conan-Episode und denkt sich, wie bewertet man die am besten so? Von daher, ja, würde ich mal sagen, also es waren gute Ansätze dabei, aber weil ich persönlich so etwas verwirrt war, würde ich erstmal so bei 3 von 5 Anfängen des Jahres bleiben, und ja. Mal gucken, wie sich das Jahr noch so entwickelt. Ich hatte mich gewundert, als Kogoro in diesem Gespräch am Anfang mit dem Klienten, der erzählt er ja hier von dieser einen japanischen Fabel da mit dem Fischer. Und dann, komischerweise, erzählt Kogoro von einem Film aus den 40ern, wo jemand sein Gedächtnis verloren hat. Der Film heißt Gefundene Jahre auf Deutsch oder Random Harvest. Im Original und ist ein Film von 1942, der auch Academy Awards und so gewonnen, also Oscars. Und ich würde mich nicht wundern, wenn irgendeiner bei TMS, irgendein Schreiber oder irgendjemand in der Produktion irgendwie einen Retro-Filmabend gemacht hat und diesen einen Film geguckt hat und sich gedacht hat, ach, Amnesie, da mache ich doch mal was bei Conan mit. Weil ansonsten weiß ich jetzt nicht, warum ausgerechnet Kuro ausgerechnet diesen einen Film erwähnt von irgendwie all den anderen Filmen, wo es irgendwie um Leute geht, die Amnesie haben, inklusive Conan-Episoden, wo Leute Amnesie haben, Filler und reguläre Episoden, haben wir ja beides. Aber das war das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, weil ich da ziemlich überrascht von war und das mich auf so eine Wikipedia-Suche gestürzt hat. Ja, jetzt wissen wir immerhin, das Gefundene Jahre ist ein Film, den es gibt. Du hast mich tatsächlich darauf auch gebracht, was mich so stört. Ich habe das nämlich schon wieder vergessen. Weil anders als du habe ich mich nämlich nicht auf die Suche gemacht. Ich habe das einfach schon wieder ausgeblendet gehabt. Und das ist bei so vielen Stellen in dieser ganzen Story so. Also es sind so viele Sachen, so wie da ist irgendwo mittendrin, begegnen sie einem Polizeibeamten und fragen den, ob der den Rizzo kennt. Und der sagt nein oder sagt gar nichts dazu. Und später kommt raus, das ist gar kein richtiger Polizist gewesen, das war jetzt ein Verbrecher. Was irgendwie vollkommen unnötig kompliziert noch mit da reingestrickt worden ist. Also, so wie viele Sachen, da sind so viele Handlungsabschnitte. Deswegen bin ich zu Beginn auch so ein bisschen rausgekommen, weil irgendwie gefühlt der ganze erste Handlungsabsatz von der Zusammenfassung oder von den Sachen, die man so die man sich erinnert, so Kleinigkeiten sind, die so für die Hauptstory, die man eigentlich vermitteln möchte, das für das Verbrechen, gar nicht sofort relevant sind. Das irgendwie macht das Ganze zusätzlich verwirrend. Ja, aber wir machen ja mal so schöne Bewertungen. Ich glaube, ich bin da jetzt nicht so freundlich wie Olli, einfach weil irgendwie, weiß ich nicht, es war jetzt nicht so, für mich jetzt nicht so der Zweiteiler-Fall. Ich gebe jetzt mal 2 von 5 leeren Jahren. Dafür. Das ist auch vollkommen okay. So, man sieht ja bei mir meiner Bewertung nicht die Tendenz nach unten, so, aber ja, alles gut. Also nicht so gut war. Wir werden, ne, du. Nicht so gut, okay. Eigentlich, was mir gerade noch einfällt, das Einzige, wofür sich die Episode gelohnt hat, ist, dass Kogoro an diesen doofen Laternenpfahl hochklettert. So, das ist mir in Erinnerung geblieben. Gut, aber lassen wir es gut sein. Prima. Vielleicht ist ja die nächste Filler-Episode ein kleines bisschen besser. Episode 1032, die letzte Episode des Jahres 2021. Ein Filler-einteiliger Model Ranmuri. Und worum es daran geht, das erzählt uns jetzt Olli. Ja, im Prinzip sagt der Titel eigentlich schon alles. Ran wird als Model von einem Maler engagiert und wird gemalt. Damit könnte man das jetzt beenden. Aber Okay, was gibst du an Bewertung? ja, damit geht es los. Und ja, dann sind wir auch in dem Atelier halt und ja, Conan ist halt dabei, weil er Ran natürlich nicht alleine gehen lassen wollte und ja, auch Kogoro das vielleicht so ein bisschen seltsam fand, also er seine Tochter da nicht unbedingt alleine hingehen lassen möchte und naja, Conan ist eh immer mit dabei, von daher, und er hat eh nichts Besseres zu tun, also kann er da eh mal mit hin. Naja, und dann, ja, ist halt dann Konne da, Ran wird gemalt und ja, dann kommt der Schüler von dem Maler noch ins Atelier und stellt sich dann kurz vor. Und dann hat der Maler auch noch seine Managerin, die für ihn halt die Termine und so organisiert. Und ja, Conan fällt dann auf, dass der Schüler ein Blatt im Haar hat, was ja schon mal sehr verdächtig wirkt. Und dann später sieht sich Conan eben entsprechend im Garten des Künstlers um, während der Künstler wieder ranmalt. Und dann entdeckt er an einem Baum halt Fußspuren, klettert da hoch und sieht dann, oh, man kann hier von hier aus direkt in das Atelier gucken. Und das ist natürlich sehr verdächtig. Und dann trifft er auf den Gärtner, der erkundigt sich dann, wie es rangeht. Und dann sagt Conan, ja, geht ihr gut, warum? Und dann erzählt der Gärtner, dass halt der Künstler schon voran zwei Models gemalt hat und dass denen dann plötzlich, nachdem das Bild fertig war, auf ja mysteriöse Weise was zugestoßen ist. Und dann ja beginnt Conan quasi da mal Nachforschungen anzustellen und besucht das erste Model und fragt, was denn vorgefallen ist. Und dann sagt sie halt, ja, ich war an so einem Deich spazieren und dann wurde ich plötzlich diese Treppe runtergestoßen, die der von dem Deich so da runter und ja, dann meint sie noch den Künstler vielleicht irgendwie gesehen zu haben oder so, kann sich nicht ganz genau erinnern. Und dann geht Conan auch noch zu dem zweiten Model und fragt dann eben bei ihr auch noch mal nach und sie sagt dann, bei ihr war es der Fall, sie wurde auf die Straße geschubst und dann hat sich dadurch ein Unfall ereignet und sie hat sich dann das Bein dadurch gebrochen und sie ist eigentlich Athletin und war sehr sportlich engagiert und das kann sie jetzt natürlich nicht mehr machen. Und auch ihr Bruder war darüber sehr bestürzt und hat diesen Täter quasi gehasst, den man ja nicht kennt. Und ja, dann nimmt Conan da sozusagen seine entsprechenden Informationen mit. Wir bekommen dann nochmal so einen Einblick in das Atelier und sehen dann eben, wie der Lehrling da so ein bisschen rumschnüffelt und wird dann von der Managerin halt entsprechend aus dem einen Zimmer von dem Künstler halt wieder rausgescheucht, weil da gibt es nichts Besonderes zu sehen. Wir sehen dann halt aber, dass da wohl Fotos waren von dem Künstler und seiner Frau, die inzwischen verstorben ist. Und ja, Conan ermittelt dann noch so ein bisschen weiter und gegen Ende der Episode kommt dann halt raus, dass der Assistent, nee, nicht, dass der Schüler von dem Maler, dass der unter falschem Namen sich hat anstellen lassen, weil er ist eigentlich der Bruder von dem zweiten Model, der ja so einen Hass auf den Täter schiebt. Und der war halt der Meinung, ja, meine Schwester war der Meinung, halt den Maler, bei dem sehr kurz vorher gemalt wurde, dass der da am Tatort rumgestromert ist und dass der das war. Und deswegen hat er sich da eingeschleust und wollte halt Ermittlungen anstellen. Und ja, Conan hat natürlich in der Zwischenzeit die ganzen wahren Ereignisse herausgefunden, hat dann Coggeron halt entsprechend zur Verstärkung mobilisiert. Und die machen sich dann da quasi auf den Weg ins Atelier, wo halt gerade der Bruder ist und da eben so ein bisschen Radale schiebt und quasi dem Künstler, also seinem Chef, da an den Kragen will, weil er ist ja quasi für das Unglück seiner Schwester verantwortlich. Und ja, dann gegen Ende kommen dann eben Conan und Coggeron da an, versuchen die Szene so ein bisschen zu beruhigen und dann bekommt natürlich noch der schlafende Coggeron den Auftritt, der natürlich hinter alles geblickt hat und die ganzen Verhältnisse und Tathergänge aufklärt und aufdeckt, wer da welche Identität hat und alles. Und alles kommt ans Licht. Ja, und da ist die Beschreibung dann doch länger geworden, als wir gedacht haben, was am Anfang. Ja. Das stimmt. Ist ja doch nicht nur Model ran. Auch wenn ich mir das wünschen würde, tatsächlich. Aber, ja, was gibt es zu der Episode zu sagen? Also, ich fand, es war sehr offensichtlich, relativ schnell. Ich fand es dann auch irgendwie sehr interessant, dass eigentlich ein Großteil der Auflösung hat ja dann schon der Assistent da geliefert, tatsächlich. Hatte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass der da jetzt so viel zu sagen hat. Und ich meine, der Auftritt von Kokoro war eigentlich, naja, man könnte fast sagen, jetzt nicht der nützlichste Auftritt, den Kokoro jemals hatte. Oder der größte Beitrag, den er zu einer Falllösung beigesteuert hat. Nichtsdestotrotz, ja, es ist halt ein Folgenfall. Es ist okay, aber dadurch, dass es auch wieder wenige Verdächtige gibt, hat es halt wenig von einem Mystery-Fall. Also das ist halt dann wieder schade. Der ist dann halt schon wieder fast zu flach, während der andere dann irgendwie schon wieder fast zu komplex war. Ich weiß nicht, da mal die Mitte zu finden, wäre schön. Also bin ich jetzt hier bei 2 von 5 Models. Und ja, bleibt da, glaube ich, auch bei. Ja, diese ganze Sache mit dem Assistenten und mit seiner Schwester und so. Und was da ja im Prinzip alles eine falsche Fährte war am Ende. Das war dann vielleicht einfach ein bisschen zu viel für so einen einteiligen Filler. Weil man dann eben sehr viel darauf verwendet hat. Mehr als auf die tatsächliche Fallauflösung, wo die Hinweise eher so mittelgut bis schlecht für den Zuschauer ersichtlich waren. Was immer so ein Problem ist mit diesen Filler-Episoden. Und ja, letzten Endes war vielleicht alles ein bisschen zu viel mit irgendwie dem Maler, der Assistentin, dem Schüler, den 2 Models und dem Gärtner irgendwie. Und am Endeffekt, die meisten Charaktere davon hat man nicht so wirklich gebraucht. Ja, und das war dann einfach alles irgendwie so ein bisschen überladen, fand ich's. Also da würde ich zustimmen, dass dieses Mal eine bessere Balance finden könnte. Ich wäre da auch so bei 1,5 bis 2, eher so bei 1,5. Die beste Szene fand ich tatsächlich neben dem, dass Ran am Ende nochmal Karate auspacken durfte gegen die Täterin, auch die kleine Post-Credit-Szene, den Gag, wo Ran so eine neue, nach ihrem Job, Nebenjob als Model, so einen kleinen neuen Nebenjob macht, wo sie so als maskierte Karate-Kämpferin für Publikum in der Einkaufsstraße Platten zerdeppern darf, so die übereinander gestapelt sind mit ihren Karate-Künsten, wo sie dann am Ende die Maske so abzieht und so in die Kamera mit so ein bisschen roten Wangen und so ein Ding. Ja, perfekter Job für mich, oder? Und das fand ich noch am besten, weil das irgendwie nochmal Rand Skill zugezeichnet und Rand ein bisschen niedlich sein durfte und Conan am Ende nochmal, ja, man muss immer das, auch, immer das machen, womit man sich wohlfühlt und so eine nette Message noch am Ende und so. Das fand ich dann wiederum ganz okay. Aber so die eigentliche Episode dann eher nicht so sehr. Ja, dann würde ich mich da kurz und knapp anschließen und bin hier dann auch bei 2 von 5 Models, auch wenn wir eigentlich 3 hatten. Aber es war wirklich schon so, also es waren sehr viele Charaktere dabei. Ja, man hatte ich auch hier recht viel Handlungsstränge und alles und auch dann irgendwie, was so, ja, teilweise verwirrend war und auch, dass man von dem eigentlichen Tathergang dann so nicht wirklich unbedingt was gesehen hat, auch dann irgendwie mit dem Beweis bei dieser Uhr dann irgendwie, was ja wohl ein zentraler Beweis war, hat man irgendwie nicht wirklich mal klar im Detail gesehen und auch dieses beschädigte Brückengeländer oder was das war, hast du irgendwie auch nicht vor der Fallauflösung gesehen, dass man da irgendwas hätte sammeln können. Also das wirkte auch so, ja, das hat Conan da gesehen und das wissen wir dann halt nicht, aber Conan weiß es. Das wurde aber gezeigt. Wurde es doch gezeigt? Ja, das wird gezeigt. Das war da. Das war zwar nur kurz, aber was war das da. Irgendwie mit, ja, das an der Uhr, dass da irgendwas komisch war. Ich fand das auch nicht realistisch. Und auch als Beweis war das ja sowas von überhaupt nicht, also überhaupt nicht aussagekräftig in meinen Augen. Ja, deswegen, also das war alles so ein bisschen, ja, dann so, ja, der Assistent halt, der sich da einschleicht so und Ermittlungen anstellt, das fand ich noch so, war ein ganz nettes Detail und so, aber ja, und das Motiv am Ende war dann auch wieder so absolut missverständnismäßig, also das hätte es alles gar nicht gebraucht, was da alles passiert ist, die ganzen Angriffe und das ganze Gedöns, also ja. Und ja, das habe ich auch gehasst. Das fand ich auch diesmal wieder so. Ich so, Leute, redet doch miteinander. Ja, genau, das ist es. Und ja, das Ende war schön, was Lasse gesagt hatte und ja, da hätte man ja eigentlich mehr so mitmachen können. So ran einfach die so Jobs und so macht. Das wäre vielleicht noch was anderes gewesen, aber gut. Ja, wir sind am Anfang des Jahres. Die ersten Filler des Jahres waren nicht so begeisternd. Wir blicken vielleicht noch positiv auf das Jahr, was Füller angeht. Mal schauen. Zumindest hatten wir kein Smile-Dorf. Psch! Olli! Was denn? Ich darf das bist sagen. Du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Das kommt doch in der nächsten Folge. Nein, es gibt kein Smile-Dorf Teil 2. Okay, bitte nicht. Wenn, dann gibt es die Buchhandlung mit der Pfeife Teil 4. Hoffentlich nicht. Oh Gott, ganz, ganz schnell rüber in das Reich der Manga-basierten Episoden. Ein Dreiteiler zum Jahresbeginn, Episode 1033 und bis 1035. Taiko Meijins Shugi-Brett, basierend auf dem Fall aus Band 98. Und über den werde ich jetzt noch kurz was erzählen. Es ist mal wieder ein Vier-Kapitel-Fall, der auf 3 Episoden gestreckt wurde. In dem Sinne, Con und die Detective Boys sind unterwegs und unterhalten sich so ein bisschen. Con ist abgelenkt, weil er sich um Koji Haneda Recherchen bemüht, als sie dann plötzlich auf Yumi Miyamoto treffen. Beziehungsweise zuerst treffen sie auf Shukichi Haneda, der ihnen etwas zu einem aktuellen Mordfall erzählt, durch den, also Con wollte dauernd Shogi Haneda recherchieren und hat dann aber immer nur was gefunden über einen toten Shuki-Spieler. Und da kommt noch Shukichi Haneda dazu und erzählt ihnen so ein bisschen was, muss dann aber auch los, hat sich so ein bisschen schick gemacht und dann bemerken die Detective Boys plötzlich, huch, er wird hier verfolgt von einer verkleideten Yumi Miyamoto, die ganz verdächtig ist, was Shukichi denn so macht, wenn er sich aus dem Haus stiehlt, denn die beiden wohnen inzwischen wieder zusammen und Shukichi geht irgendwie so immer aus dem Haus und er hat sich rasiert und so und sieht mal vernünftig aus zur Abwechslung. Und sie sagt so, könnte eine Affäre sein. Und Halber sagt dann auch so, ja, auf jeden Fall, jetzt wo sie zusammen wohnen und er sich irgendwie sicher fühlt, da betrügen Männer immer. Er hat bestimmt eine Affäre. Und heizt dann Yumi so an. Yumi schnappt sich dann Conan und sagt so, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, bin ich unverdächtiger. Und los geht's. Die Detective Boys, der Rest wird zurückgelassen. Bye-bye for now. Und Conan ergreift dann die Chance, während sie Shukichi Haneda beschatten, dass er so ein bisschen fragt hier mit der Familie von Haneda, wie viele Leute kennen sie da eigentlich irgendwie und so. Und Yumi erzählt noch so ein bisschen was, hat aber die Eltern und Bruder und Schwester noch nie getroffen, stellt sich aber vor, dass sie genauso sind wie Shukichi, wodurch wir so ein lustiges Hintergrundbild von Mary, Akai und Sera bekommen, die genauso jovial dargestellt werden wie Shukichi, was Con natürlich weiß, in der Realität ist Shukichi der Einzige, der sich so verhält. Bis sie dann schließlich beobachten, dass sich Shukichi mit zwei Frauen trifft. Da ist Yumi natürlich Feuer und Flamme, nicht nur eine Frau, sondern gleich zwei. Aber nein, nein, nein, Shukichi betrügt sie natürlich nicht. Es ist eine Shugi-Lerngruppe von angehenden Shugi-Spielern, die gerne von Shukichi lernen wollen. Und mit denen trifft er sich dann immer und bringt denen so ein bisschen was bei in einer eigens dafür angemieteten Wohnung. Da gehen sie dann jetzt auch hin, treffen dort die beiden Frauen. Und Shukichi und Yumi und Kon begleiten sie dann, treffen dann auf ein weiteres Mitglied der Gruppe, ein männliches Mitglied. Und als sie dann in die Wohnung kommen, finden sie das vierte Mitglied der Gruppe ermordet vor, erwürgt mit dem Kabel einer Steckerleiste. Und daneben finden sie ein Shuki-Brett, wo ein Fuß entfernt wurde. Dann kommen Takagi und Sato zu den Ermittlungen dazu. Und stellen sie ein bisschen Befragungen an und stellt sich so raus, die Alibis bilden sich so dann aus dem, dass die alle los waren zum Einkaufen und was die alles so für Einkaufssachen da hatten, inwiefern das hinhaut, zeitlich die zu besorgen und sind die noch kalt und ist das hier mit dem und dem Backwaren, das Eis und der Kaffee irgendwie, wie haut das alles hin? Shukichi Aneda, der hat aber etwas berührt in der Küche und hat dadurch einen entscheidenden Hinweis bekommen, den er aber nicht, natürlich nicht mit den anderen Leuten teilt. Stattdessen wird er später was anderes damit machen. Im Laufe der Ermittlungen stoßen sie dann auch noch auf einen anderen Shogi-Spieler, der involviert sein könnte. Dann lassen sie sich zeigen, wo er wohnt, aber dessen Haus steht in Flammen, wo man nochmal auf Kommissar Yuminaga trifft, der dann nur die verkohlte Leiche und einen verkohlten Shogi-Tisch zu präsentieren hat. Und Shukichi entschließt sich, den Täter direkt zu konfrontieren, was ihn aber nur in Geiselhaft bringt. Und wir gehen in den nächsten Tag rein, wo Kon sich noch ein bisschen was überlegt. Dann telefoniert nochmal mit seinem Vater, beziehungsweise mit Akai, der dann seinen Vater dazu holt. So kommen Shinichis Eltern noch ein bisschen rein und Shuichi Akai ist ab dann auch mit von der Partie, weil wenn sein Bruder entführt ist, kann er natürlich nicht ruhig sitzen bleiben. Und so wird das dann zusammen von dem Tag-Team Kon Akai wird Shukichi dann am Ende gerettet vor dem Täter, wer auch immer dieser Täter gewesen sein könnte von den dreien. Ja, eine Episode, die durchaus interessantes Pacing hat, so mit diesem, dass wir im Manga war das so, dass diese ursprüngliche Ermittlung so die ersten beiden Kapitel so hat, mit dem am Tatort und noch mit den Verbrannten da und das dann im dritten Kapitel am nächsten Tag und Kon denkt nochmal nach und telefoniert mit Akai und seinem Vater und so und Shukichi ist entführt und dann im vierten Kapitel das so Auflösung, das ist so pacing-mäßig ganz interessant und ganz nett, wie dann so die verschiedenen Charaktere hineingewoben werden, auch wenn man irgendwie Shukichi dafür kritisieren kann, dass er sich ein bisschen sehr unvorsichtig verhalten hat, wie es ja auch sein Bruder kritisiert. Nichtsdestotrotz insgesamt aber fand ich das ein sehr interessanten Fall mit interessanten Fallcharakteren, die gerne auch öfters vorkommen dürfen. Natürlich die wichtigste Information hier ist, dass Shukichi und Yumi wieder zusammenwohnen. Das ist natürlich super. Und dementsprechend würde ich da so insgesamt 4 von 5 Star Donuts vergeben. Da wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei. Ich finde, das ist ein schöner Fall. Es macht Spaß. Aber so ist das irgendwie immer mit Manga-Umsetzung. Es ist einfach eine andere Qualität als bei den Filler-Folgen. Und man guckt sich das Ganze gerne an. Und es ist gut, schön mitzuraten und mitzudenken. Ja, es ist einfach immer wieder eine Freude. Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Auch 4 von 5. Ja, Shogi-Stein. War sehr schön, sehr schön. Viele Charaktere sind aufgetreten, auch schön, dass Yukiko und Yusaku dann noch mit dabei waren und Yusaku natürlich alles sofort durchschaut hat. Die Szene fand ich irgendwie sehr gut, so mit dem Shogi-Brett dann so entsprechend, wo, mit den abgebrochenen Füßen, was Conan da so erzählt und dann sagt Yusaku, ja, du weißt aber schon, ne, das ist so und so und dann er, ja, klar, habe ich schon rausgefunden, aber was ich nicht weiß und ne, so diese Ermittlungssache dann und dann auch dass Akai mal wieder in Person halt mit dabei ist und wie sie dann an Shukichis Rettungsaktion gehen und ja, auch so die Zwischendetails dann so mit den entsprechenden Familiensachen, die wir so mitbekommen und so. Das war alles sehr schön umgesetzt und ja, war halt ein bisschen, was ich fand, aber was jetzt dem Inhalt nicht groß abtut. Aber ich fand teilweise wurde ein bisschen viel Zeit auf Rückblenden und sowas halt gesetzt, quasi so dieses, was wir halt hatten mit den Ermittlungen von Sato und Takagi. Ich meine, das hatten wir in der ersten Episode, dass sie das alles besprochen hatten, wer hat was besorgt und wie und was. Und dass es in der zweiten Episode nochmal exakt genauso alles ablief und wir das gesamte Gespräch, glaube ich, nochmal gehört haben. Aber wie gesagt, wir haben dadurch, dass wir drei Teile halt hatten, mussten wir natürlich auch was einfügen an Füllmaterial. Und ja, genau, das ist immer dieses Problem, wenn man das auf so mehrere Episoden streckt. Ja, ja. Aber ansonsten war alles gut. Es ist jetzt die Frage, damit hat das Jahr angefangen. Mal sehen, wie weit wir dieses Jahr kommen. Band 98 ist ja jetzt fast fertig. Das heißt, wahrscheinlich das restliche Jahr wird darauf verwendet werden, Band 99 zu adaptieren. Mal sehen, ob wir auch schon vielleicht in den Bereich von Band 100 kommen dieses Jahr. Das wäre durchaus interessant. Passend dazu, dass der Band dann bald bei uns erscheint, auch in Deutschland. Zu den kommenden Episoden, da gibt es bisher noch nicht viele Infos. Wir wissen aktuell nur von dem Zweiteiler, den wir Stand jetzt den zweiten Teil noch nicht gesehen haben, Whiteout, Episode 1036 und 1037. Der zweite Teil kam da jetzt, wenn ihr den Podcast heute am Sonntag hört, kam er gestern. Da reden wir dann im nächsten News-Podcast drüber, wenn wir den vollständig beurteilen können, bringt ja jetzt nichts, nur über die erste Episode zu reden. Und was danach kommt, wissen wir aktuell noch nicht. Es ist natürlich die Frage, es wurde ja spekuliert, auch von meiner Seite, ob man Wild Police Story dann so macht, dass man die in jedem Monat eine Folge packt, weil damit wäre man perfekt dann auf Film 25 hingeleitet. Jetzt gab es im Januar keine Wild Police Story Folge und mal sehen, ob jetzt im Februar eine kommt oder vielleicht machen sie das dann so, dass die restlichen Wild Police Story Episoden dann so wöchentlich vor Film 25 kommen. Das wird jetzt die nächsten Monate abzuwarten sein oder auch jetzt schon im Februar welche kommen noch. Aber dazu werden wir dann bestimmt im nächsten News-Podcast ein wenig mehr wissen. Die Frage ist ja auch, ob dadurch, dass wir jetzt Wild Police Story mit drin haben, auch ein bisschen die Anzahl der Manga-Verfilmung, also Umsetzung, zurückgeht, ob das passiert oder ob wir weniger Filler bekommen. Ich würde ja auf Letzteres hoffen, dass wir weniger Filler, dafür dann mehr Wild Police und prozentual dann gleich viele Manga-Fälle haben. Das ist ganz schön, aber mal schauen, wie es dann am Ende wird. Und wir hatten sehr wenig Remastered-Episoden in letzter Zeit. Ja, stimmt. Also. Das gibt es ja auch noch. Habe ich schon wieder vergessen, weil es so wenig gab. Ja, das wäre vielleicht auch nochmal eine Abwechslung oder so. Man hört ja auch so von einigen Fans so die Kritik an den ganzen Füllern, dass sie so schlecht sind und dass sie doch nicht so viel davon machen sollen, weil die alle schlecht gemacht sind und alles. Und ja, das ist halt immer so. Die Frage dann halt, was bringen die Leute? Und ja, wir haben es ja auch gehört und ja, auch mein Rückblick vom letzten Jahr, die Füller waren alle wirklich nicht besonders gut. Ist dann halt immer die Frage, wie das die Leute so lösen, ob man sagt, okay, wir machen lieber ein paar mehr Remaster, dafür weniger Füller, die dann vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger sind, was ich persönlich auch besser finde, weil es gibt sehr viele Beispiele für schlechte Füller-Episoden und ja, das ist dann immer so. Mal gucken. Ja, ich glaube, dieses Thema hat uns ja die letzten Jahre immer wieder begleitet und zumindest eines kann uns der Con-Anime in dieser Hinsicht geben, nämlich Beständigkeit. Ich glaube, da werden wir auch dieses Jahr wieder sehr viele Gelegenheiten haben, drüber zu sprechen. Manches ändert sich eben nie. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt. Ein bisschen weniger News, dafür ein bisschen mehr Anime-Episoden mit dem, was wir noch besprechen mussten. Aus den letzten zwei Monaten haben wir doch auch wieder einiges an Länge in diesem Podcast drin. Und ich hoffe, ihr habt uns gerne über diese ganze Zeit zugehört. Dafür bedanke ich mich auf jeden Fall, wenn ihr es bis an diese Stelle geschafft habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verweise noch auf unsere Projektseiten und auf unsere Social-Media-Auftritte auf connews.org. versorgen wir euch immer mit den aktuellsten Infos rund um alles, was Detektiv Conan, Magic Kaido, Yaiba und sonstiges angeht. Natürlich jetzt in diesem Zeitraum immer gut, da ein Auge drauf zu werfen für News zu Film 25. Da erwartet uns ja in den nächsten Wochen auch der finale 90-sekündige Trailer. Auf conwiki.org haben wir ein für jeden bearbeitbares, frei zugängliches Wiki mit allen Infos rund um Detektiv Conan und Yaiba tatsächlich auch. Da bauen wir gerade die Sektion für auf, für den kommenden Deutschland-Release aufgebaut und freuen uns natürlich über jeden, der da mitarbeiten möchte. In kopfconforum.org könnt ihr immer alles rund um die Serie diskutieren. Chatten könnt ihr auf unserem Discord-Server, den findet ihr unter connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media könnt ihr uns verfolgen, twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews oder youtube.com/connews. Supporten geht per Patreon. Dank diesem Patreon ist zum Beispiel das ConWiki inzwischen werbefrei, keine nervigen Werbeeinblendungen oder so, sondern dank Patreon werbefrei. Sonst auch über unsere Amazon Reflinks oder indem ihr unseren Discord-Server boostet. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt im Conncast auch dieses Jahr 2022 gewogen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch von mir vielen Dank fürs Anhören des ersten Podcastes und ich hoffe, ihr werdet auch im weiteren Jahr einige spannende Podcasts von uns zu hören bekommen. Also bis zum nächsten Podcast.